Vorwort von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awai im Mai 2012. Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Vorwort. Im Sommer 1914 forderte mich der Verlag auf, meine 1912, noch kurz vor meiner Teilnahme an der Grönlanddurchquerung unter Hauptmann J.P. Koch, skizzenhaft veröffentlichte Hypothese der Kontinentalverschiebungen in etwas ausführlicherer Form in der Sammlung Viehweg darzustellen. Doch wünschte ich damals erst die Beendigung der durch meine erste Arbeit veranlassten deutsch-amerikanischen Längenbestimmung abzuwarten, welche gemeinsam von dem Preußischen Geodätischen Institut zu Potsdam und der Coast and Geodetic Survey in Washington begonnen war und im Herbst 1914 abgeschlossen werden sollte. Denn diese Messung musste die theoretisch geforderte Vergrößerung des Längenunterschiedes, wenn sie bestand, erkennen lassen und konnte somit als ein Experimentum Crucis für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Hypothese gelten. Leider hat der Krieg, wie ich höre, die im besten Gange befindlichen Messungen jäh unterbrochen und ihre Beendigung auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Aus diesem Grunde erschien es mir richtiger, nicht länger zu zögern, sondern den mir nach Verwundung im Kriege gewährten Erholungsurlaub dazu zu benutzen, mich dieser wissenschaftlichen Verpflichtung zu entledigen. Wenn auch unter der Ungunst dieser äußeren Umstände die Darstellung vielleicht mit manchen Unvollkommenheiten behaftet sein wird, die sich in ruhigeren Zeiten hätten vermeiden lassen, so glaube ich doch, dass das neue Beweismaterial, welches ich sammeln konnte, sowie die präzisere Fassung der früheren Beweisführung, eine nochmalige Darstellung vollkommen rechtfertigt, zumal die erste wegen ihrer Knappheit in einigen Punkten missverstanden worden ist. Nach Möglichkeit wurde versucht, die Anschauung durch Kartenskizzen und andere Figuren zu unterstützen. Gleichwohl sei der Leser darauf hingewiesen, dass sich manche Ausführungen nur an der Hand eines Atlases richtig würdigen lassen. Daneben dürfte eine Benutzung der von Groll herausgegebenen Tiefenkarte der Ozeane sehr zu empfehlen sein. Eine angenehme Pflicht ist es mir, dem hiesigen Privatdozenten der Geologie, Herrn Dr. Kloß, für die ihm oft zeitraubende Hilfe zu danken, welche er mir als Führer durch die geologische Literatur, aber wohl noch mehr durch anregenden Gedankenaustausch, in uneigennützigster Weise zuteilwerden ließ. Marburg in Hessen, im März 1915. Alfred Wegener. Ende des Vorworts. Kapitel 1 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Awai im Mai 2012. Erstes Kapitel: Die Verschiebungstheorie als Vermittlung zwischen den Lehren von versunkenen Landbrücken und von permanenten Ozeanen. Die Erklärung nicht nur der Gebirge, sondern auch der aus dem Tiefseeboden aufragenden breiten Sockel der Kontinente suchte man bis vor kurzem in der alten, durch den trocknenden Apfel drastisch veranschaulichten Vorstellung, dass die Erde infolge fortschreitender Abkühlung schrumpfe, und zwar, wie freilich schwer zu beweisen, innen stärker als außen. In der äußeren Kruste, die fortwährend zu weit werde, bestehe infolgedessen ein allgemeiner und ständiger horizontaler Gewölbedruck, der zur Runzelung derselben, Faltengebirge, führe. Um aber auch die Kontinentaltafeln zu erklären, griff man zu der Annahme, der Gewölbedruck könne die obersten Schichten zeitweilig hindern, dem schrumpfenden Kern zu folgen, bis bei Überschreitung einer gewissen Grenze ein relativ plötzliches Nachsinken größerer Schollen eintrete, so dass an einer Stelle ein Horst stehen bleiben kann, während die Nachbarscholle bereits abgesunken ist. Nach dem Vorgange von Liel hat man so einen schrankenlosen Wechsel im Auftauchen und Wiederversinken kontinentaler Horste angenommen, weil fast überall auf den Kontinenten marine Ablagerungen mit fossilen Seetieren zu finden sind und weil andererseits die fossile Landfauna und Flora von Kontinenten, die heute durch Tiefsee getrennt sind, so übereinstimmt, dass man eine ehemalige breite Landverbindung annehmen muss, über welche ein unmittelbarer Austausch aller Formen stattfand. Durch untrügliche Beweise ist erhärtet, dass sowohl ozeanische Becken durch Zusammenbruch von Kontinenten entstanden sind, als auch, dass die Ablagerungen tiefer, uralter Ozeane dem Festland einverleibt wurden. Versunken auf den Meeresboden seien jene alten Landverbindungen zwischen Südamerika und Afrika, zwischen Nordamerika und Europa, zwischen Indien, Südafrika und Australien, für deren einstiges Vorhandensein fortwährend sich mehrende Funde ein immer eindringlicheres Zeugnis ablegen. Diese Anschauungen fanden in dem monumentalen Lebenswerk eines der größten Geologen, Eduard Süss, nämlich in seinem vierbändigen Riesenwerk »Das Antlitz der Erde«, nicht nur ihre vollkommenste Durcharbeitung und sehr weitgehenden Anschluss an die geologischen Tatsachen, sondern auch ihre kürzeste und prägnanteste Fassung in dem Satze »Der Zusammenbruch des Erdballes ist es, dem wir beiwohnen«. Dennoch sind heute bereits die meisten Geologen darin einig, dass dies eine Scheinlösung ist. Man hat sich aber bisher damit beschieden, dass die Kontraktionstheorie längst nicht mehr voll anerkannt wird und einstweilen keinerlei Theorie gefunden ist, die sie vollständig ersetzen und alle Umstände erklären kann. Böse. Namentlich von geophysikalischer Seite her sind so viel Bedenken und Einwürfe gesammelt worden, dass das Urteil wohl unwiderruflich ist. Schon dass die Erde sich abkühlt, erscheint uns heute, nach der Entdeckung der radioaktiven Stoffe, fraglich, da bei deren Zerfall fortgesetzt Wärme frei wird. Überschlägt man nämlich die Wärmeeinnahme und Ausgabe der Erde unter Berücksichtigung dieser neuen Energiequelle, so findet man, dass schon mäßige Vorräte an solchen radioaktiven Stoffen im Erdinneren genügen, um den Wärmehaushalt zu balancieren. Ja, die beobachtete Menge dieser Stoffe in den Gesteinen der äußeren Erdkruste übersteigt schon dies Maß, so dass bei gleichem Gehalt des ganzen Erdinneren sogar die Innentemperatur der Erde fortgesetzt steigen müsste. Wenngleich wir also für kosmogonische Fragen wohl immer noch an einer schließlichen Abkühlung der Erde festhalten dürfen, da ihre radioaktiven Schätze nicht unerschöpflich sein können, so ist doch klar, dass diese Abkühlung geologisch keine Rolle mehr spielen kann. Aber selbst wenn man hier wegen der Neuheit der radioaktiven Forschung noch Trugschlüsse befürchtet, so muss man doch zugeben, dass die Gebirgsfaltung viel zu große Beträge erreicht, als dass sie sich durch irgendeine Temperaturänderung der Erde erklären ließe. Zumal, wenn man die erst in neuerer Zeit entdeckten Überschiebungen berücksichtigt, durch welche sich zum Beispiel für die Alpen ein Zusammenschub um 10 Breitengrade ergibt. Denn das Erdinnere besteht nach unseren heutigen Anschauungen nicht aus leicht komprimierbaren Gasen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit aus bereits stark komprimiertem und deshalb fast keiner Volumenverminderung mehr fähigem Nickelstahl. Für einen Ausweg hielt man eine Zeit lang die Vorstellung, der Gewölbedruck sei imstande, die Schrumpfung eines ganzen größten Kreises auf eine Stelle desselben zu übertragen. Heim. Doch dazu reicht wieder die Druckfestigkeit der Erdrinde nicht. Wie Ampferer, Reyer, Rutzki und andere richtig gefolgert haben, müsste vielmehr die ganze Erdoberfläche gleichmäßig von der Runzelung betroffen werden. Noch größere Bedenken stehen dem Absinken der ozeanischen Böden entgegen. Die im nächsten Kapitel zu besprechenden Schweremessungen haben den zahlenmäßig strengen Nachweis erbracht, dass unter den Ozeanen schwereres Gestein liegt als unter den Festländern, und zwar gerade um so viel schwereres, dass das räumliche Defizit kompensiert wird. Wie eine Eistafel im Wasser schwimmt, so sind die Kontinentaltafeln in die schwerere Materie eingebettet, die sich unter den Ozeanen ausbreitet. Daraus folgt aber, dass die Tiefseeböden nicht abgesunkene Kontinente sein können. Fußnote: Manche Flachseeböden wie das Ägäische Meer, der Ärmelkanal, die Irische See und andere werden dagegen auch vom Standpunkt der Verschiebungstheorie aus als abgesunkene Teile der Kontinente aufgefasst, deren Senkung dadurch entstanden ist, dass die tieferen plastischen Teile der Erdrinde durch horizontale Zugkräfte etwas gezogen worden sind. Ende der Fußnote. Und als Gegenprobe zeigt sich, wie Wallace zuerst erkannte, dass auch die heutigen Kontinente früher keineswegs den Boden der Tiefsee gebildet haben können, sondern immer nur, wie die später zu besprechenden heutigen Schelfe, von flachen Überschwemmungen, Transgressionen, überflutet gewesen sind. Zwar gibt es eine beschränkte Anzahl von Sedimentfunden, welche, fast nie unwidersprochen, als Tiefseeablagerungen gedeutet werden. So sind manche mit Steinmann der Ansicht, dass die jungjurassischen und kretazischen sogenannten Radiolarite der Alpen als solche abyssische Sedimente zu betrachten sind. Es sind dies kalkarme, rote, bisweilen auch grün gefärbte Schiefer mit Radiolarienresten, die Hornstein und Jaspis führen und nicht selten mit Manganerzen vergesellschaftet sind. Namentlich die Kalkarmut deutet in der Tat auf große Entstehungstiefen hin, weil erst in diesen das Seewasser auflösend auf den Kalk wirkt. Doch sind auch Bedenken dagegen geäußert worden, namentlich weil diese Radiolarite bisweilen zwischen offenkundige Flachseeablagerungen eingeschaltet sind. Steinmann will auch noch die ganzen Couches Rouges der Nordalpen als Tiefseeablagerungen betrachten, Gümbel auch die kokolithenführenden Bildungen aus dem Altterzier der Voralpenzone. Murray ist der Ansicht, dass die miozänen Kalkschlicke auf Malta in 1000 bis 2000 Meter Tiefe abgelagert sind. Jukes Brown und Harrison beschreiben von der westindischen Insel Barbados rote Tone sowie Globigerinen- und Radiolaritenschlicke, nach deren faunistischem Inhalt Brady Entstehungstiefen bis 2000 Meter in Betracht zieht. Weiter sind zu nennen gewisse neuerdings entdeckte Ablagerungen auf Trinidad, Guppy und auf Neumecklenburg, Schubert. Endlich kommen auch vielleicht noch die paläozoischen Kieselschiefer in Betracht, deren Kieselgehalt ebenfalls von Radiolarien herstammt. Bei den meisten dieser Vorkommnisse reichen aber schon mittlere Meerestiefen zur Erklärung aus. Ihre Deutung ist überdies stets widerspruchsvoll und ihre Ausbreitung ist im Vergleich zur Größe der Kontinente eine ganz verschwindende. Andere, früher allgemein für Tiefseeerzeugnisse gehaltene Ablagerungen, sind durch neuere Untersuchungen als Flachseeerzeugnisse erkannt worden. Für die Schreibkreide, das bekannteste Beispiel, hat Cailleux diesen Nachweis geliefert. Im Großen und Ganzen muss also der Satz zu Recht bestehen, dass die Kontinente niemals Tiefseeboden gebildet haben, sondern immer nur von Überschwemmungen betroffen wurden. Weiter entsteht auch für das frühere Vorhandensein großer Kontinente auf dem Platz der heutigen Ozeane eine große Schwierigkeit in der Unterbringung der ozeanischen Wassermassen, worauf besonders Penck und Willis hingewiesen haben. Stellt man die versunkenen Landbrücken wieder her, so werden die Kontinente so groß, dass nicht genug Raum für das Wasser in den Ozeanbecken bleibt. Die Kontinentaltafeln müssten also damals fast ganz überschwemmt gewesen sein, was nach den Ablagerungen nicht der Fall gewesen ist. Die Kontraktionslehre weiß hier nur einen Ausweg. Es müsste die gesamte Wassermenge damals entsprechend geringer gewesen sein. Aber diese ad hoc gefertigte Hypothese ist natürlich unbefriedigend. Bei den amerikanischen Geologen, welche die letztgenannten Erwägungen in den Vordergrund stellten und zugleich die Resultate der Schwerebeobachtungen schneller assimilierten als die europäischen, entstand unter einseitiger Einwirkung dieser Elemente die zuerst von Wallace und Dana ausgesprochene und in jüngster Zeit besonders von Bailey Willis warm vertretene Lehre von der Permanenz der Ozeane, welche doch ganz übersieht, dass sich die Existenz früherer Landbrücken zwischen weit entfernten und durch die Tiefsee getrennten Kontinenten gegenwärtig durchaus nicht mehr leugnen lässt. Fußnote: The great ocean basins are permanent features of the Earth's surface, and they have existed where they now are, with moderate changes of outline since the waters first gathered. Besonders schroff ist die Schlussbemerkung: This conclusion appears to place the permanence of ocean basins outside the category of debatable questions. Ende der Fußnote. Hunderte und Aberhunderte von paläontologischen Funden bilden ja ein ständig wachsendes Beweismaterial dafür, dass Fauna und Flora solcher Kontinente in gänzlich unbehindertem Austausch gestanden haben, quer über die heutige Tiefsee fort. Ein Versuch, die Ozeane dadurch permanent bleiben zu lassen, dass man statt Landbrücken nur Inselreihen oder noch lieber Umwege über heute noch unerforschte Gebiete annimmt, ist allzu unbefriedigend, als dass wir im Ernst darauf einzugehen brauchten. So wird in Europa der Zusammenbruch des Erdballes, wenn auch schon mit Zweifeln, verkündet, in Amerika aber die Permanenz der Ozeane, zwei Hypothesen, welche sich gegenseitig ausschließen und die beide der Kritik in keiner Weise standhalten. Diese Schwierigkeiten verschwinden vollständig, wenn man sich zu einem einzigen, aber folgenschweren Schritt entschließt, wenn man annimmt, dass die Kontinentaltafeln seitliche Verschiebungen auf der Erdoberfläche erfahren können. Dies soll im Folgenden geschehen. Überall, wo wir bisher alte Landverbindungen in die Tiefen des Weltmeeres versinken ließen, wollen wir jetzt annehmen, dass die beiden Kontinentalschollen früher dicht nebeneinander gelegen, ja, eine einzige Tafel gebildet haben, und dass ihre Teile erst durch eine Spalte voneinander getrennt und dann durch einstweilen unbekannte Kräfte im Laufe geologischer Zeiträume bis auf ihre heutige Entfernung voneinander fortgezogen wurden. So wollen wir den Atlantik als eine erst im Tertiär aufgerissene, riesenhafte Spalte auffassen, bei deren immer weiter fortschreitender und auch heute noch andauernder Erweiterung am Westrande der amerikanischen Schollen die langen Gebirgsketten der Anden aufgestaut wurden. Wir wollen weiter annehmen, dass Grönland noch zur Eiszeit mit Europa und Nordamerika ohne Zwischenglied zusammengehangen hat, so dass die übergroße Binneneisdecke jener Zeit auf einen kleineren Raum zusammenschrumpft. Die Ketten des Himalaya erscheinen dann als das Resultat des enormen, noch immer andauernden Zusammenschubes der langen Halbinsel Lemuria-Vorderindien. Und Australien mit Neuguinea schiebt sich, nach Norden drängend, erst in jüngster geologischer Zeit zwischen die Ausläufer Hinterindiens. Seine Fremdartigkeit in dieser Umgebung durch den Unterschied der Faunen, Wallace-Grenze, auch heute noch dokumentierend. Statt des versunkenen Gondwana-Landes nehmen wir an, dass Südamerika, Südafrika, Vorderindien und Australien sich einst unmittelbar berührt haben, wodurch die bisher hoffnungslos weit zerstreuten Spuren permischen Inlandeises konzentrisch zu einer polaren Eiskappe plausibler Größe zusammenrücken. Die Fülle von Vereinfachungen, welche sich durch diese Annahme einer horizontalen Verschiebbarkeit ergibt, wird den Hauptinhalt der folgenden Ausführungen bilden. Das Bild, welches wir hierdurch von der Natur unserer Erdrinde erhalten, ist freilich ein neues und in mancher Hinsicht paradoxes. Allein, wie gezeigt werden wird, entbehrt es nicht der physikalischen Begründung. Bevor wir in die Darstellung eintreten, seien mir einige historische Bemerkungen gestattet. W. H. Pickering, hat schon im Jahre 1907 die wegen der Parallelität der Küsten ja naheliegende Vermutung ausgesprochen, Amerika sei von Europa Asien abgerissen und um die Breite des Atlantik abgetrieben worden. Freilich denkt er sich diesen Vorgang verbunden mit der von G. H. Darwin angenommenen einstmaligen Abschleuderung der Mondmasse von der Erde, deren Spur man noch im Pazifischen Becken sehe, und verlegt also die Entstehung des Atlantik in eine graue Vorzeit. Die darwinsche Vorstellung ist von Schwarzschild, Ljapunow, Rutzki und anderen zurückgewiesen worden, doch hat sich jüngst Daquet wieder dafür ausgesprochen. Ich gehe hierauf nicht ein, denn selbst wenn Darwins Idee zuträfe, bliebe wohl die Auffassung des Pazifischen Ozeans als Narbe der Ablösung schwer zu verteidigen. Sollte der Pazifik durch einen so fremdartigen Eingriff erzeugt sein, während die so ähnlich gebauten anderen Ozeanbecken eine ganz andere Herkunft haben? Nach der in diesem Buche vertretenen Anschauung sind die Ozeane die Lücken zwischen den einzelnen, durch fortschreitenden Zusammenschub an Fläche verlierenden Fetzen der äußersten Erdhaut, welche heute nur noch ein Drittel der Erde bedecken. Wo wir den Zusammenschub am Werke sehen, im Gebirge, ist sein Betrag oft noch erheblich größer, so dass sich ein Bedürfnis, andere Ursachen zur Erklärung der Ozeanbecken heranzuziehen, kaum konstruieren lässt. Die Inselreihen im Pazifik, welche bei der Verschiebung abgebröckelte und zurückgebliebene Randpartien der Kontinentalschollen darstellen, legen ein so lebhaftes Zeugnis für diesen Vorgang ab, dass wir eine so seltsame Entstehung des Ozeans wie durch die Mondablösung wohl nicht anzunehmen brauchen. Leider verliert Pickerings an sich glückliche Idee von einer Lostrennung Amerikas von Europa-Afrika durch diese Verquickung mit Darwins kosmogonischen Spekulationen erheblich an Interesse. Eine andere, von Taylor veröffentlichte Arbeit kommt den hier ausgeführten Anschauungen noch näher. Taylor nimmt nämlich gleichfalls bedeutende horizontale Verschiebungen der Kontinente speziell im Tertiär an und bringt sie oft zutreffend mit den großen tertiären Faltungssystemen in Zusammenhang. Für einzelne Vorgänge, wie zum Beispiel die Lostrennung Grönlands von Nordamerika, kommt er zu Vorstellungen, die sich mit den unserigen decken. Beim Atlantik nimmt er an, dass nur ein Teil seiner Breite durch Fortziehen der amerikanischen Schollen entstanden sei und dass die mittelatlantische Bodenschwelle die versunkene Landbrücke darstelle, während von uns die Küsten oder wenigstens die Schelfränder direkt als ehemalige Spaltenränder aufgefasst werden. Sein Ziel ist, in der Polflucht des Landes und ähnlichen Gestaltungsprinzipien Gesetze für die Anordnung der großen Gebirgsketten auf der Erde zu finden, während Verschiebungen der Kontinente nur gelegentlich und ohne Begründung herangezogen werden. Aus diesem Grunde sind seine Ausführungen wohl meist skeptisch beurteilt worden. Beide Arbeiten lernte ich erst kennen, nachdem meine Hypothese im Wesentlichen ausgearbeitet war, so dass ich Anregungen aus ihnen nicht mehr schöpfen konnte. Die erste Anregung sprang vielmehr aus der Betrachtung der Karte und dem daraus empfangenen unmittelbaren Eindruck von der Parallelität der atlantischen Küsten. Erst nach Jahr und Tag, als ich zufällig in den Ergebnissen der paläogeographischen Forschung auf Bestätigungen dieser mir anfangs unwahrscheinlichen Idee stieß, entschloss ich mich, die in Betracht kommenden Disziplinen systematisch auf die Wahrscheinlichkeit solcher großen Verschiebungen zu durchmustern und konnte am 6. und 10. Januar 1912 in zwei Vorträgen in der Geologischen Vereinigung in Frankfurt am Main und in der Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften zu Marburg über das Resultat berichten. Fußnote: Die Vorträge waren betitelt 1. Die Herausbildung der Großformen der Erdrinde, Kontinente und Ozeane auf geophysikalischer Grundlage, 2. Horizontalverschiebungen der Kontinente. Ende der Fußnote. Noch im selben Jahre erfolgten dann die beiden ersten Veröffentlichungen. Ende von Kapitel 1. Kapitel 2 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avai im Mai 2012. Zweites Kapitel: Die Isostasie der Erdrinde. Unter Isostasie versteht man das Druckgleichgewicht oder das Schwimmen der festen Erdrinde auf einer magmatischen, schwereren Unterlage. Wie ein Stück Eis, das belastet wird, tiefer in das Wasser eintaucht, so tauchen auch die Kontinentalschollen bei Belastung tiefer in das schwere Magma ein, um bei Entlastung wieder emporzutauchen. Bedeckt sich zum Beispiel eine Kontinentaltafel mit Inlandeis, so senkt sie sich, um nach dem Abschmelzen des Eises die während der Depression gebildeten Strandlinien mit emporzuheben. Der zentrale Teil, auf dem die Eiskappe die größte Mächtigkeit erreicht, erfährt auch die größte Senkung, so dass man später hier die höchsten Strandlinien findet. So geht aus den Isobasenkarten De Geers für die letzte eiszeitliche Vergletscherung Skandinaviens eine Depression des zentralen Teiles um mindestens 250 Meter hervor, die nach außen allmählich geringer wird. Und für die große Eiszeit sind noch höhere Werte anzunehmen. Dieselbe Erscheinung hat De Geer auch für das nordamerikanische Vergletscherungsgebiet nachgewiesen. Rutzki hat gezeigt, dass man unter Annahme der Isostasie hieraus plausible Werte für die Dicke der Inlandeisschicht erhält, nämlich 930 Meter für Skandinavien und 1670 Meter für Nordamerika, wo 500 Meter Senkung angenommen werden. Auch sedimentäre Ablagerungen müssen natürlich in gleichem Sinne wirken. Wenn zum Beispiel die größte Tiefe der glazialen Grundmoräne bei Hamburg zu 190, Utrecht 160, Berlin 125, Rüdersdorf sogar 175 Meter unter der Oberfläche erbohrt worden ist, so dass sie heute auf großen Gebieten unter dem Meeresniveau liegt, so ist es nach obigem offenbar nicht nötig anzunehmen, dass sie auch schon bei der Ablagerung so tief unter demselben lag. Osmond Fischer erkannte wohl zuerst diese interessante Konsequenz der Isostasie. Jede Aufschüttung von oben, sofern sie sich über größere Gebiete erstreckt, führt zu einer freilich etwas nachhinkenden Senkung der Scholle, so dass die neue Oberfläche wieder fast in derselben Höhe liegt wie die alte. Dabei hängt es vom spezifischen Gewicht der Ablagerungen ab, ob die alte Höhe überschritten wird oder nicht. Die Sedimente pflegen nun relativ leicht zu sein, so dass es trotz des Nachgebens der Unterlage möglich sein wird, eine Mulde mit Sedimenten wirklich auszufüllen. Da aber immer nur die Differenz zwischen Ablagerung und Senkung wirksam ist, so wird die Mächtigkeit der hierzu nötigen Ablagerungen oft ein Vielfaches von der anfänglichen Tiefe der Mulde sein müssen. Auf diesen Punkt werden wir später zurückkommen. Schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat sich über diese Isostasie der Erdrinde eine umfangreiche Literatur entwickelt, aber erst in neuester Zeit ist eine Übereinstimmung des Urteils in den verschiedenen Wissenschaften erzielt worden. Pratt, nachdem diese Hypothese meist genannt wird, das Wort Isostasie hat erst Dutton 1892 geprägt, stellte zuerst 1855 fest, dass der Himalaya nicht die erwartete Anziehung auf das Lot ausübt, worauf Airy, Fay, Helmert und andere die Vorstellung entwickelten, die den Kontinenten aufgesetzten Gebirgsmassen seien durch darunterliegende Massendefekte irgendwelcher Art kompensiert. Nachdem der Gedanke an unterirdische Hohlräume aus geologischen Gründen aufgegeben worden war, blieb schließlich nichts übrig als die zuerst von Heim ausgesprochene Annahme, dass die leichte Lithosphäre unter den Gebirgen eine besonders große Mächtigkeit besitzt und daher das schwere Magma hier in größere Tiefe drängt. Auch die auf den ozeanischen Inseln ausgeführten Schweremessungen brachten ein unerwartetes Ergebnis, indem sie nicht die naheliegende Verkleinerung der Schwere zeigten, welche dem Ersatz des schweren Gesteins durch das leichte Seewasser entsprach, sondern etwa die gleichen Werte ergaben wie die Messungen auf dem Festlande. Dasselbe zeigten auch Scott Hansens auf der Fram-Expedition 1893 bis 1896 im Nordpolarmeere ausgeführte Messungen. Auf hoher See stießen die Beobachtungen indessen auf Schwierigkeiten, weil sich die Schwingungsdauer der Sterneck'schen Pendel nur bei fester Aufstellung messen lässt. Hecker führte deshalb einen früher von Mohn geäußerten Vorschlag aus, nämlich die Schwere auf See durch gleichzeitige Ablesung eines Quecksilberbarometers und eines Hypsometers, Siedethermometers, zu bestimmen. Fußnote: Aus der Siedetemperatur des Wassers folgt ohne weiteres der absolute Wert des Luftdruckes, während das Quecksilberbarometer diesen als Gewicht der Quecksilbersäule gibt, welches Gewicht auch bei gleicher Säulenlänge von der Schwere abhängt. Die Differenz beider Resultate ist also durch die Abweichung der Schwerkraft von ihrem Normalwert verursacht und kann darum zu deren Ermittlung dienen. Diese Methode ist zwar 10-mal ungenauer als diejenige mit dem Pendel, reicht aber für den vorliegenden Zweck gerade noch aus. Ende der Fußnote. Erst durch diese Beobachtungen, die Hecker 1901 auf einer Reise von Lissabon nach Rio de Janeiro und 1905 auf einer solchen durch das Mittelmeer nach Australien und San Francisco und zurück nach Yokohama ausführte, wurde endgültig festgestellt, dass das erwartete Defizit der Schwerkraft auf den Ozeanen nicht existiert. Schon vor Heckers Reisen wurde die richtige Erklärung dafür von Fay, Helmert und anderen in der Vorstellung gegeben, dass die Erde unter den Ozeanen aus spezifisch schwererem Material besteht als unter den Kontinenten. Allerdings nahm man nicht an, dass schon der Boden der Tiefsee aus diesem schweren Material besteht, wie es weiter unten wahrscheinlich gemacht worden wird. Sondern noch in neuester Zeit folgen alle Autoren, Lukaschewitsch, A. Heim in seiner in Figur 1 wiedergegebenen Abbildung und andere, der schon 1855 von Airy entwickelten und später von Stokes ausgebauten Anschauung, dass die Lithosphäre die ganze Erde umspanne und unter den Ozeanen nur dünner sei als unter den Kontinenten. Fußnote: Seit meiner ersten Veröffentlichung haben sich aber bereits verschiedene Forscher wie André und Daquet meiner Vorstellung angeschlossen. Ende der Fußnote. In der Tat lassen sich auch hierdurch schon die schweren Beobachtungen erklären, wenn auch, wie im folgenden Kapitel gezeigt werden wird, das Vorhandensein zweier verschiedener Niveaus maximaler Häufigkeit dabei unerklärt bleibt. Aber nach beiden Auffassungen ist der Umstand, dass der sichtbare Massendefekt der Ozeane durch die Gewichtsverhältnisse unter ihnen gerade kompensiert wird, ein Beweis dafür, dass auch zwischen Festlandstafeln und Ozeanbecken Isostasie herrscht. Besonders zahlreiche Untersuchungen haben sich über den Gültigkeitsbereich der Isostasie entsponnen, da sich gezeigt hat, dass sie für sehr kleine Stücke der Erdrinde, wie einzelne Berge, namentlich Tafelberge, vielleicht auch Vulkane, nicht zutrifft. Wir haben uns dann vorzustellen, dass diese Teile durch die Elastizität der ganzen Scholle getragen werden, wie ein Stein, den man auf eine schwimmende Eisscholle legt. Die Isostasie vollzieht sich dann zwischen Scholle plus Stein als Ganzem und dem Wasser. Man muss also auch bei der Erdrinde annehmen, dass durch einen solchen aufgesetzten Tafelberg die ganze Umgebung desselben, freilich um einen verschwindend kleinen Betrag, gesenkt sei. Der Berg selber ist aber nicht isostatisch kompensiert. Auch bei Grabenbrüchen, den tiefen ozeanischen Rinnen und anderen Erscheinungen treten mitunter Abweichungen von der Isostasie auf, welche eine besondere Erklärung verlangen. Zwischen allen größeren Teilen der Erdoberfläche ist dies Druckgleichgewicht aber für unsere Messungen vollständig erreicht. Auf den Kontinenten wird man bei Gebilden, deren Durchmesser nach Hunderten von Kilometern misst, sehr selten eine messbare Abweichung von der Isostasie finden. Beträgt der Durchmesser nur Zehner des Kilometers, so herrscht meist eine nur teilweise Kompensation, und beträgt er nur einige Kilometer, so fehlt die Kompensation meist ganz. Für ozeanische Inseln allerdings müssen wir auch bei noch so kleinen Dimensionen stets Isostasie annehmen, da hier gar keine Scholle vorhanden ist, welche sie tragen oder von der Seite her halten könnte, sie vielmehr unmittelbar in dem magmatischen Boden des Ozeans schwimmen. Aus diesem Grunde darf man sich auch nicht etwa die pazifischen Vulkaninseln gänzlich aus Lava aufgebaut und dem Tiefseeboden aufsitzend denken. Stets muss vielmehr ein Kern aus dem gleichen leichten Material vorhanden sein, welches die Festländer zusammensetzt, und, wie später ausgeführt werden wird, muss der allergrößte Teil davon, nämlich 95%, unter den Tiefseeboden getaucht sein, damit die 5% darüber hinausragen können. Die Ergebnisse neuerer lokaler Forschungen weisen in bemerkenswerter Weise in die gleiche Richtung. So hat Gagel für die Kanarischen Inseln gezeigt, dass sie nicht aus vulkanischem Material aufgebaut, sondern Brocken des Festlandes sind, und Haug hebt das Gleiche für viele pazifische Inselgruppen hervor. Es ist nicht schwer zu erkennen, welche physikalische Bedeutung die Gültigkeitsgrenze hat, die für die Isostasie im Bereich der Kontinente besteht. Für große Dimensionen verhält sich die Erdrinde eben plastisch, für kleine starr. Es ist der Übergang von der Herrschaft der Massenkräfte, Schwere, zu der der Molekularkräfte, Festigkeit, der hier in Erscheinung tritt. Isostasie bedeutet Überwiegen der Massenkräfte. Fehlen der Isostasie dasjenige der Molekularkräfte. Aus diesem Grunde haben ja auch sehr kleine Weltkörper, wie manche Planetenmonde und einige der kleinen Planeten und umso mehr natürlich die Meteoriten, nicht mehr die Kugelform, denn diese bedeutet Isostasie. Schon beim Monde herrscht, wenn man ihn als Ganzes nimmt, Isostasie. Die großen Unebenheiten seiner Oberfläche zeigen aber, dass die Massenkräfte dort bereits erheblich geringer sind als auf der Erde, so dass die Molekularkräfte mehr hervortreten. Auch die Höhe der Gebirge ist eben keine zufällige Größe, sondern wesentlich durch das Verhältnis dieser beiden Kräfte bestimmt, und es ist auf diese Weise dafür gesorgt, dass auch die Berge nicht in den Himmel wachsen, indem nach Überschreiten einer gewissen Schollenmächtigkeit die Massen namentlich auf der Unterseite der Scholle seitlich auseinanderfließen und sich einebnen. Aus diesen Überlegungen geht auch hervor, dass alle Hypothesen, welche die Erde als einen Kristall irgendwelcher Art auffassen, unhaltbar sind. So würde der jüngst von Kohn angenommene Eisenkristall im Erdinneren sofort aus eigenem Antrieb die Kugelform annehmen, und auch das viel befürwortete Kontraktionstetraeder lässt sich nur mit hinreichend kleinen Gummiballonen erzeugen, ist aber bei Weltkörpern unmöglich. Eine besonders wichtige, meist noch nicht richtig gewürdigte Rolle spielt die Isostasie bei der Bildung der Faltengebirge. Die verschiedenen Faktoren, welche für letztere in Frage kommen, sollen in einem späteren Kapitel im Zusammenhange besprochen werden. Hier sei nur das Folgende hervorgehoben. Wie schon erwähnt, müssen wir aus den Schweremessungen schließen, dass solche Gebirge als Ganzes isostatisch kompensiert sind, was auf eine entsprechende Verdickung der Scholle nach unten schließen lässt. Wenn dies aber heute bei allen Gebirgen von so verschiedenem Alter der Fall ist, so müssen wir offenbar schließen, dass auch in allen Phasen der Entstehung bereits Isostasie geherrscht hat, oder mit anderen Worten, dass die Faltengebirge durch Zusammenschub unter Wahrung der Isostasie entstehen. Ähnliche Verhältnisse würden wir haben, wenn wir eine hinreichend große plastische Decke, die auf einer Flüssigkeit schwimmt, durch horizontalen Druck sehr langsam zusammenschöben. Tauchte dabei die Decke anfangs, sagen wir zu 3/4, in die Flüssigkeit hinab, so wird auch von der entstehenden Verdickung gerade 3/4 nach unten weisen, denn das Verhältnis zwischen oberhalb und unterhalb des Flüssigkeitsniveaus muss stets dasselbe bleiben. Bei dem geringen Dichteunterschied, welcher zwischen dem irdischen Magma und der darauf schwimmenden Gesteinsrinde besteht, taucht die letztere fast ganz in ersteres ein. Nur 5% liegen oberhalb, 95% aber unterhalb des Magmaniveaus, und dasselbe Verhältnis muss daher auch für die durch Zusammenschub entstehende Verdickung der Scholle herrschen. Was wir in den Gebirgen sehen, ist also nur ein sehr kleiner Teil des ganzen Zusammenschubes. Es ist deshalb auch etwas irreführend, von einer Auffaltung der Gebirge zu sprechen. Sinkt doch bei diesem Prozess der Schwerpunkt des zusammengeschobenen Gebietes oft um den ungeheuren Betrag von 50, ja 75 Kilometern. Durch diese Betrachtungen wird meines Erachtens allen denjenigen Theorien, welche gerade die Erklärung der Erhebung der Gebirge zu ihrer besonderen Aufgabe machen, der Boden entzogen. Denn sobald man überhaupt besondere Kräfte für diese Erhebung annimmt, setzt man fest, dass sie sich entgegen der Isostasie vollzieht, was offenbar nicht der Fall ist. Wiederum unter Wahrung der Isostasie vollzieht sich auch die Abtragung des Gebirges durch Erosion, welcher naturgemäß vorzugsweise die zusammengestauchte Sedimentdecke anheimfällt, von der im Anfange das Urgestein noch nicht ganz bedeckt ist. Dieses Stadium zeigt zum Beispiel das Himalaya-Gebirge, dessen Stauung wohl gegenwärtig im besten Gange ist. Bei den Alpen ist die Abtragung bereits so weit fortgeschritten, dass eine zentrale, von Sedimenten entblößte Urgesteinszone vorhanden ist, und beim norwegischen Gebirge ist die Sedimenthaube ganz beseitigt. Aus Gründen der Isostasie muss aber der Urgesteinskern fast in demselben Maße aufsteigen, wie er oben durch Fortnahme der Sedimente entlastet wird. Die Höhe des Gebirgskammes wird also bei dem Abtragungsprozess zwar abnehmen, aber bei weitem nicht so stark, wie es dem Ausmaß der Abtragung entsprechen würde. Ende von Kapitel 2. Kapitel 3 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Hawaii im Mai 2012. Drittes Kapitel: Salische Kontinentalschollen und simischer Meeresboden. Die Grundlage der Verschiebungstheorie wird durch die Vorstellung gebildet, dass von der ehemals geschlossenen Lithosphäre der Erde nur noch zusammengeschobene Reste in Gestalt der Kontinente vorhanden sind, während die Ozeanböden bereits aus dem Material der magmatischen tieferen Schichten bestehen. Im Folgenden sollen die Gründe dafür auseinandergesetzt werden. Es ist eine seit langem bekannte Tatsache, dass bei der Erdoberfläche zwei verschiedene Niveaus, welche den Kontinenten und den Tiefseeböden entsprechen, am häufigsten sind. Die hypsometrische Kurve der Erdoberfläche gibt ein anschauliches Bild davon. Zahlenmäßig stellt sich die Häufigkeit folgendermaßen: Tiefe unter 7 Kilometer 0,2%, Tiefe 6 bis 7 Kilometer 0,7%, Tiefe 5 bis 6 Kilometer 2,1%, Tiefe 4 bis 5 Kilometer 36,0%, Tiefe 3 bis 4 Kilometer 13,0%, Tiefe 2 bis 3 Kilometer 6,5%, Tiefe 1 bis 2 Kilometer 4,0%, Tiefe 0 bis 1 Kilometer 9,2%, Höhe 0 bis 1 Kilometer 22,3%, Höhe 1 bis 2 Kilometer 4,0%, Höhe 2 bis 3 Kilometer 1,0%, Höhe 3 bis 4 Kilometer 0,5%, Höhe über 4 Kilometer 0,5%. Das mittlere Krustenniveau, das bei 2,3 Kilometern Tiefe liegt, kommt also nur selten vor, und es bestehen zwei Häufigkeitsmaxima für die Höhen 0 bis 1 Kilometer und die Tiefen 4 bis 5 Kilometer. Auf diese beiden Abschnitte entfallen allein fast 60% der ganzen Erdoberfläche. Um die Lage der Maxima genauer zu ermitteln, ist es nötig, innerhalb dieser beiden Intervalle noch Unterabteilungen zu bilden. Es ergibt sich dabei 4,8 bis 5 km Tiefe, 9,4%, 4,6 bis 4,8 km Tiefe, 12,1%, 4,4 bis 4,6 km Tiefe, 6,0%, 4,2 bis 4,4 km Tiefe, 4,7%, 4,0 bis 4,2 km Tiefe, 3,8% und minus 0,2 bis 0 km Höhe, 6,0%, 0 bis 0,2 km Höhe, 10,0%, 0,2 bis 0,4 km Höhe, 5,2%, 0,4 bis 0,6 km Höhe, 3,2%, 0,6 bis 0,8 km Höhe, 2,1%, 0,8 bis 1,0 km Höhe, 1,8%. Die beiden Maxima liegen also bei einer Tiefe von etwa 4700 Metern und einer Erhebung von etwa 100 Metern. Bei der großen Wichtigkeit, welche der Gegenstand besitzt, seien die angeführten Zahlen nochmals in anderer Weise in Figur 3 grafisch dargestellt. Die Prozentzahlen, welche als Ordinaten dienen, beziehen sich auf ein Intervall von 100 Metern. Zur richtigen Bewertung dieser beiden Niveaus müssen wir berücksichtigen, dass sie nicht ohne weiteres mit Land und Meer zu identifizieren sind. Wie Figur 2 zeigt, wäre dies erst der Fall, wenn der Meeresspiegel noch etwa um 500 Meter gesenkt würde. Erhebliche Teile der oberen Stufe, die sogenannten Schelfe, sind noch mit einem flachen Meer überflutet, müssen aber durchaus zu den Kontinentaltafeln gerechnet werden, wie der an ihrem Außenrand auftretende jähe Abfall zur Tiefsee zeigt. Die Nord- und Ostsee, Hudson Bay, Neufundlandbank, das Meer zwischen Spitzbergen und Novaya Zemlya, die Umgebung der Falklandsinseln, das Meer zwischen den Sunda-Inseln und zwischen Neuguinea und Australien sind Beispiele größerer Schelfe. Da wir uns immer nur mit den vollständigen Kontinentaltafeln einschließlich der Schelfe beschäftigen werden, so ist es nötig, sich von dem gewohnten Bilde der Küstenlinien freizumachen. Figur 4 auf der folgenden Seite zeigt eine Karte dieser Kontinentaltafeln in Mercator-Projektion. Je genauer wir aber diese Höhenverhältnisse des Meeresbodens kennenlernen, umso dringender erhebt sich die Frage, woher das doppelte Niveau? Zu erwarten wäre ja etwas ganz anderes, wenn Ozeanbecken und Festländer, wie die Kontraktionshypothese will, nur durch Senkung und Hebung entstanden sind. Dann müsste offenbar etwa das mittlere Krustenniveau, das 2300 Meter unter dem Wasserspiegel liegt, die größte Häufigkeit aufweisen und die Abweichungen hiervon nach beiden Seiten umso seltener werden, je weiter sie sich vom Mittelwert entfernen. Auch wenn man, um die Schweremessungen zu befriedigen, annimmt, dass die Lithosphäre im Sinne unserer Figur 1 unter den Ozeanen erheblich dünner ist als unter den Festländern, so lässt sich doch durchaus nicht einsehen, warum die Tiefen von etwa 600 bis 3000 Meter so selten vorkommen. Es müsste vielmehr auch hier nur ein einziges Häufigkeitsmaximum geben. Woher also das doppelte Niveau? Die einzige, wirklich angemessene Erklärung ist die, dass die Lithosphäre nicht mehr die ganze Erde in einer geschlossenen Schicht umhüllt, sondern dass die Kontinentaltafeln nur noch die zerstückelten und durch Zusammenschub stark verkleinerten Reste einer solchen sind. Die Tiefseeböden bestehen hiernach bereits aus dem schweren Material der Barysphäre in Figur 1 und die leichteren Kontinentalschollen schwimmen in ihm wie isolierte Eisschollen in offenem Wasser. Man wird sofort fragen, ob sich Belege dafür erbringen lassen, dass das Material der Ozeanböden wirklich ein anderes ist als das der Kontinente. Die Schweremessungen können hierüber nichts aussagen, da sie auch durch bloß verringerte Mächtigkeit der Lithosphäre unter den Ozeanen erklärbar sind. Auch ist es mit den heutigen Mitteln der Tiefseeforschung nicht möglich, Proben des am Meeresboden anstehenden Gesteins heraufzubringen. Indessen kann doch bereits das bloße Relief des Bodens einen Fingerzeig geben, wenn wir die Isostasie berücksichtigen. Schon vor langer Zeit ist man darauf aufmerksam geworden, dass der Tiefseeboden über weite Strecken oft erstaunlich geringe Höhenunterschiede zeigt, ein Umstand, der nicht ohne praktische Bedeutung für die Kabellegung ist. Zum Beispiel sind unter den 100 Lotungen, welche für das Kabel zwischen den Midway-Inseln und Guam auf einer Strecke von 1540 Kilometern ausgeführt wurden, die Extremwerte 5510 und 6277 Meter nur um 767 Meter verschieden. Auf einer 100 Seemeilen langen Teilstrecke, bei der das Mittel aus 14 Lotungen 5938 Meter ergab, waren die größten Abweichungen plus 36 und minus 38 Meter. Allerdings ist der Satz von der Schlichtheit des Tiefseebodens in neuerer Zeit etwas eingeschränkt worden, da sich herausstellte, dass das Lotungsnetz meist noch zu weitmaschig ist, um solche Schlüsse zu gestatten, und dass man auch auf dem Lande bei ähnlich zerstreuten einzelnen Höhenmessungen einen ganz irrtümlichen Eindruck großer Schlichtheit gewinnen kann. Mit Krümmel sind aber wohl die meisten Forscher von der zeitweilig übertriebenen Skepsis zu der Auffassung zurückgekehrt, dass, abgesehen von den später zu besprechenden Tiefseerinnen, dennoch ein solcher prinzipieller Unterschied zwischen Landoberfläche und Tiefsee besteht, wenn er auch früher vielleicht überschätzt wurde. Fußnote: Den von vielen gebrauchten Ausdruck Tiefseegräben halte ich für wenig glücklich, da es sich, wie später gezeigt werden wird, jedenfalls um Erscheinungen handelt, die von tektonischen Gräben grundsätzlich verschieden sind. Ende der Fußnote. Und dies ist von Bedeutung für unsere Frage. Wäre nämlich das Material der beiden Stufen das gleiche, so wäre gerade das Umgekehrte zu erwarten. Der Tiefseeboden müsste dann die größeren und schrofferen Unebenheiten zeigen, denn durch das Eintauchen in Wasser verlieren die Gesteine etwa ein Drittel ihres Gewichtes, oder mit anderen Worten, die Schwere wird für sie um so viel kleiner, während die Molekularkräfte dieselben bleiben, ebenso wie es beim Monde der Fall ist, dessen Oberfläche deshalb auch viel unebener ist als die Erdoberfläche. Wenn also der Meeresboden im Gegenteil besonders eben ist, so zeigt er damit eine größere Plastizität, einen höheren Grad von Flüssigkeit als die Kontinentaltafeln. Eine Äußerung der Schlichtheit ist auch das Fehlen von Faltengebirgen auf dem Meeresboden. Während die Kontinentalschollen von alten und jungen Faltungen kreuz und quer gerunzelt sind, kennen wir von den ungeheuren Flächen der Tiefsee trotz aller Lotungen bis heute kein einziges Gebilde, welches wir mit einiger Wahrscheinlichkeit als ein Kettengebirge ansprechen könnten. Einige wollen zwar die mittelatlantische Bodenschwelle und den Rücken zwischen den beiden vor Java liegenden Rinnen als entstehende Faltengebirge auffassen, allein diese Ansicht zählt nur so wenig Anhänger, dass wir uns hier mit einem Hinweis auf Andrés Kritik begnügen können. Wie erklärt sich dieses Fehlen, da doch Zusammenschübe auch beim Tiefseeboden anzunehmen sind? Die Antwort ergibt sich von selbst, wenn wir uns erinnern, dass alle größeren Zusammenschübe sich unter Wahrung der Isostasie vollziehen. Besteht der Ozeanboden, wie wir annehmen, aus dem schweren Tiefenmaterial, so kann durch seinen Zusammenschub, sofern die Isostasie gewahrt bleibt, eine Niveauveränderung nicht erzeugt werden. Es muss vielmehr alles überschüssige Material einfach nach unten ausweichen. Deshalb wird durch das Fehlen von Faltengebirgen auf dem Tiefseeboden die Vorstellung bestätigt, dass hier das schwere Magma entblößt ist. Wir wollen gleich an dieser Stelle eine kleine Abschweifung über alte und junge Tiefseeböden einschalten, welche uns später von Nutzen sein wird. Als jung gelten allgemein der Atlantik und westliche Indik, während der östliche Indik und der Pazifik meist nach dem Vorgange von Frech, Koken und Süß als bereits im Mesozoikum vorhanden angenommen werden, wenn man auch die Beweiskraft der für tertiär gehaltenen, oft von dicken Manganknollen umwucherten Haifischzähne und der zahlreichen Meteoreisenkügelchen, die im roten Ton des Pazifik zu finden sind, hat einschränken müssen. Diese Alterseinteilung harmoniert, wie man aus dem Weiteren ersehen wird, vollkommen mit der Verschiebungstheorie. Sie entspricht aber merkwürdigerweise auch den Tiefenunterschieden. Nach Krümmel ist die mittlere Tiefe des Pazifik 4097 Meter, die des Atlantik nur 3858 Meter und die des Indik mit halb pazifischem und halb atlantischem Charakter 3929 Meter, wobei richtig wieder die atlantische Westseite flacher ist als die pazifische Ostseite. Dasselbe Bild gibt auch die Verteilung der Tiefseesedimente, worauf Krümmel mich seinerzeit persönlich aufmerksam gemacht hat. In überraschender Weise sieht man hier sozusagen die Spur der Verschiebungen. Der rote Tiefseeton und der Radiolarienschlamm, die beiden echt abyssischen Tiefseesedimente, sind wesentlich auf den Pazifik und östlichen Indik beschränkt, während Atlantik und westlicher Indik von epilophischen Sedimenten bedeckt sind, deren größerer Kalkgehalt mit der geringeren Meerestiefe ursächlich verknüpft ist. Es sei auf die Möglichkeit hingewiesen, obwohl die Deutung unsicher ist, dass diese Unterschiede der Tiefe durch solche der Gesteinstemperatur bedingt sind, indem der kühlere pazifische Boden ein etwas größeres spezifisches Gewicht besitzen könnte als der noch wärmere atlantische. Die Vergrößerung des spezifischen Gewichtes bei Temperaturabnahme könnte dadurch zustande kommen, dass das Auskristallisieren des Magmas mit Volumenverminderung verbunden ist, aber auch die bloße thermische Volumenveränderung würde vielleicht schon hinreichen. Fußnote: Nimmt man zum Beispiel an, dass die oberste 100 Kilometer dicke Gesteinsschicht unter dem Atlantik 100 Grad wärmer ist als unter dem Pazifik, so berechnet sich mit dem kubischen Ausdehnungskoeffizienten des Granits 0,000269 und unter der Annahme isostatischen Gleichgewichts zwischen beiden Ozeanbecken, dass der wärmere Boden des Atlantik etwa 300 Meter höher liegen muss als der des Pazifik. Für 100 Grad Temperaturerhöhung beträgt die Ausdehnung 0,00269 des Volumens. Dies wäre zugleich die Abnahme des spezifischen Gewichts, wenn dasselbe vorher gleich 1 gewesen wäre. War es 2,9, so wird es für 100 Grad Temperaturzunahme 2,892. Die weitere Rechnung wie am Schluss dieses Kapitels. Ende der Fußnote. Freilich erscheint es unwahrscheinlich, dass der atlantische Boden einen auf Millionen von Jahren zu schätzenden Zeitraum hindurch seine höhere Tiefentemperatur bewahrt haben könnte. Allein wir wissen nicht, aus welcher Quelle die Innenwärme der Erde stammt, wenn sie, wie manche meinen, durch den Zerfall der radioaktiven Stoffe der Erdrinde erzeugt wird, und sogar wenn sie nur wesentlich durch ihn beeinflusst wird, dürfte der Gedanke, dass frisch entblößte Tiefenschichten vermöge ihres höheren Gehaltes an radioaktiven Stoffen selbst geologische Zeiträume hindurch erhöhte Temperatur aufweisen, wohl nicht gänzlich von der Hand zu weisen sein. Bisher sprachen wir schlechthin von Lithosphäre und Barysphäre, von kontinentalem Gestein und ozeanischem Magma. Wollen wir ein vollständiges Bild erhalten, so müssen wir uns Rechenschaft davon geben, welcher Art diese beiden Materialien sind. Beginnen wir mit den Kontinenten. Die Sedimente bilden nur eine Oberflächenschicht. Als größte Mächtigkeit derselben kann man etwa 10 Kilometer betrachten, ein Wert, den die amerikanischen Geologen für die paläozoischen Sedimente der Appalachen berechnet haben. Die andere Grenze ist null, da an vielen Orten das Urgebirge jeder Sedimentdecke bar ist. Clark schätzt die mittlere Mächtigkeit auf den Kontinentalschollen zu 2400 Metern. Da die Gesamtdicke der Kontinentalschollen, wie gleich zu zeigen ist, auf 100 Kilometer veranschlagt werden darf, so bedeutet diese Sedimentdecke nur eine oberflächliche Verwitterungsschicht, bei deren vollständiger Entfernung überdies die Schollen zur Wiederherstellung der Isostasie fast bis zur früheren Höhe aufsteigen würden, sodass am Relief der Erdoberfläche wenig geändert würde. Als Material der Kontinentalschollen ist deshalb in erster Linie das Urgestein zu betrachten, dessen Ubiquität heute trotz gewisser Bedenken nicht abzuleugnen ist. Halten wir uns an den Hauptvertreter, so können wir sagen, die Kontinentalschollen bestehen aus Gneis. Im dritten Bande seines großen Werkes »Das Antlitz der Erde« zeigt Süß, dass die nicht-sedimentären Gesteine in zwei Gruppen zerfallen, nämlich in gneisartige Urgesteine und vulkanische Eruptivgesteine. Erstere nennt er Saal, nach den Anfangsbuchstaben der Hauptkomponenten Silizium und Aluminium, letztere Sima, nach Silizium und Magnesium. Da die Kontinentalschollen aus saalischen Gesteinen bestehen, liegt es nahe, das Material der Ozeanböden mit dem Sima zu identifizieren, welches ja als Tiefengestein gleichfalls den Schichten unter den Kontinentalschollen entstammt. Natürlich soll damit aber nicht gesagt sein, dass nicht möglicherweise auch noch mineralogische Unterschiede zwischen ozeanischem Bodenmaterial und den Eruptivgesteinen bestehen können. Dies ist sogar recht wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass sich derartige Unterschiede ja auch schon zwischen den atlantischen und pazifischen Laven gezeigt haben. Dies beeinträchtigt aber nicht die Berechtigung, diese Gesteine unter dem Namen Sima im Gegensatz zum Saal zusammenzufassen. Endlich muss zur Ergänzung des Bildes der im Sima schwimmenden saalischen Kontinentalschollen noch die Frage nach ihrer Mächtigkeit erörtert werden. Hayford berechnet sie aus den Lotabweichungen in Nordamerika zu 114 Kilometern. Fußnote: Sein Gedankengang ist folgender. Mittels Triangulation und geodätischer Beobachtungen wurde die Ablenkung des Lotes von der wahren Vertikalrichtung für mehrere hundert Stationen in den Vereinigten Staaten bestimmt. Dann wurde diejenige Lotabweichung berechnet, welche durch die topografischen Unebenheiten in der Umgebung der Station bis zur Entfernung von 2,564 englischen Meilen verursacht werden müssten, wenn keine isostatische Kompensation vorhanden wäre. Die beobachtete Ablenkung erreichte nirgends diesen Betrag, voraus auf das Vorhandensein einer solchen Kompensation geschlossen werden musste. Unter Annahme völliger Kompensation, was freilich nicht ganz einwandfrei ist, fand Hayford den obigen Wert als den wahrscheinlichsten für die Dicke der Lithosphäre. Ende der Fußnote. Fast die gleiche Zahl hat Helmert auf ganz unabhängigem Wege aus den Pendelbeobachtungen abgeleitet, welche, wie Schiötz zuerst erkannte, am Rande der Kontinentaltafeln eine charakteristische Schwerestörung zeigen. Nähert man sich vom Lande der Küste, so wächst die Schwere bis zu einem Maximum an der Küste selbst, um dann schnell zu sinken und an der Stelle, unter welcher der Boden der Tiefsee beginnt, ein Minimum zu erreichen, worauf sich dann in größerem Küstenabstand wieder der normale Wert einstellt. Diese Schwerestörung kommt dadurch zustande, dass eine vertikale Grenzfläche zwischen leichtem und schwerem Material, wie sie hier vorhanden ist, nicht einer isostatischen Massenlagerung entspricht, sondern lediglich durch die Molekularkräfte der Kontinentalscholle erhalten bleiben kann. Helmert konnte zeigen, dass die an 51 Küstenstationen beobachteten Störungen sich am besten erklären, wenn man die Rechnung, deren Resultat Figur 7 darstellt, mit einer Schollendicke von etwa 120 Kilometern durchführt. Natürlich darf aus der Übereinstimmung der von Hayford und Helmert erhaltenen Zahlen nicht gefolgert werden, dass die Kontinentalschollen überall diese Mächtigkeit besitzen. Das würde sich mit der Isostasie nicht vertragen. Bei Schelfen muss die Mächtigkeit viel geringer, bei Hochländern wie Tibet viel größer veranschlagt werden, sodass etwa 50 bis 200 Kilometer als Grenze anzunehmen sind. Man sollte meinen, dass die Erdbebenforschung imstande sei, diese Vorstellungen zu kontrollieren. Indessen ist man hier noch nicht zu eindeutigen Resultaten von der gewünschten Genauigkeit gelangt. Aus Eigenschwingungen der Lithosphäre schloss Wiechert auf eine Dicke derselben von weniger als 100 Kilometern, ein Wert, den Bendorf für zu klein hält. Mohorovicic findet aus Reflexionen der Erdbebenstrahlen eine Schichtgrenze bei 50 Kilometern Tiefe und die Herdtiefe der Erdbeben, welche wahrscheinlich nur innerhalb salischer Schollen entstehen, lag in den bisher gemessenen Fällen zwischen 1,5 und 170 Kilometern, sodass jedenfalls kein Widerspruch zu konstatieren ist. Wahrscheinlich wird auch hier künftig eine Unterscheidung zwischen salischen Kontinentalschollen und simischem Meeresboden von Nutzen sein. Auch die spezifischen Gewichte des Sal und Sima lassen sich mit dem obigen Ergebnis in Einklang bringen. Da die Gewichte der kontinentalen und der ozeanischen Massensäulen bis zur Unterseite der Kontinentalschollen hinabgemessen gleich sein müssen, so erhalten wir für die Mächtigkeit M der letzteren, wie Figur 8 zeigt, die folgende Gleichung, wobei die oben erwähnten Hauptniveaus von plus 100 und minus 4700 Meter zugrunde gelegt sind und A, B, C die spezifischen Gewichte des Sal, des Sima und des Seewassers bezeichnet. M mal A ist gleich, Klammer auf, M minus 4,8, Klammer zu, mal B, plus 4,7 mal C. Oder M ist gleich 4,8b minus 4,7c geteilt durch b minus a. Das spezifische Gewicht des Seewassers C ist gleich 1,03. Aber A und B lassen sich nur schätzen. Whitman, Cross und Gilbert fanden für Gneis, Mittel aus 12 Proben, 2,615. Andere Messungen geben Werte zwischen 2,5 und 2,7. Da alle Proben der Oberfläche entstammen, das spezifische Gewicht aber wohl überall mit der Tiefe wächst, darf man als Mittel für die ganze Scholle vielleicht 2,8 annehmen. Simische Gesteine wie Basalt, Diabas und andere haben ein spezifisches Gewicht von etwa 3,0, nur selten bis 3,3. Da dies Material wohl von der Unterseite der Kontinentalschollen stammt, darf man für die höher gelegenen Simaschichten unter den Ozeanen wohl ein etwas geringeres Gewicht, vielleicht 2,9, annehmen. Fußnote: Dass auch in der Sima-Zone das spezifische Gewicht mit der Tiefe zunimmt, geht schon daraus hervor, dass die Erdbebenforschung als Mittel für den ganzen 1500 Kilometer dicken Silikatmantel den Wert 3,4 liefert. Ende der Fußnote. Damit ergebe sich M zu 91 Kilometer. Diese Zahl besitzt allerdings nur eine geringe Beweiskraft, da sie sich sehr stark ändert, wenn die doch unsicheren Ausgangswerte nur wenig geändert werden. Aber sie zeigt jedenfalls, dass sich die spezifischen Gewichte mit den übrigen Vorstellungen in Einklang bringen lassen. Um die in diesem Kapitel besprochenen Verhältnisse zu veranschaulichen, ist in Figur 9 ein Querschnitt der Erde auf einem größten Kreise durch Südamerika und Afrika in getreuen Größenverhältnissen gegeben. Gebirge, Kontinente und ozeanische Vertiefungen bilden so geringfügige Unebenheiten, dass sie sich innerhalb der Kreislinie abspielen, welche in der Figur die Erdoberfläche bezeichnet. Der hauptsächlich aus Nickel und Eisen bestehende Kern der Erde trägt nach Süß die Bezeichnung Niefe. Zum Vergleich sind auch die Hauptschichten der Atmosphäre eingetragen, die Stickstoffsphäre bis 60 Kilometer Höhe,

Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avai im Mai 2012. Fünftes Kapitel: Kettengebirge, Inselgirlanden und Tiefseerinnen. Noch im Jahre 1878 musste Heim bekennen, dass, bevor genauere Beobachtungen über die kontinentalen Schwankungen der Vorzeit gemacht sind und bevor wir vollständigere Messungen über die Beträge des ausgeglichenen Zusammenschubes der meisten Gebirge haben, kaum ein wesentlicher, sicherer Fortschritt in der Erkenntnis des ursächlichen Zusammenhanges von Gebirgen und Kontinenten und der Form der letzteren untereinander zu erwarten sein wird. Nach unseren Vorstellungen ist es gerade die Gebirgsbildung, welche, den Ort vielfach wechselnd, den Zusammenschub der saalischen Erdhaut zu immer größerer Dicke bewirkt und damit die Kontinente entstehen lässt. Auch Tafelländer lassen ja die Faltung des Urgesteins meist noch deutlich erkennen, durch welche sie dem Urmeere entstiegen sind. Erst nachträglich sind diese, anfangs als echte Kettengebirge entstandenen Faltungen, durch Verwitterung oder Abrasion wieder eingeebnet worden, und man kann aus dem Grade dieser Einebnung geradezu mit einer gewissen Annäherung auf das Alter der Faltung schließen. Aus diesem Grunde ist es wichtig, ein möglichst klares Bild von dem Vorgang dieser Faltung zu gewinnen. Es würde den Rahmen dieser Darstellung weit überschreiten, einen einigermaßen vollständigen Überblick über die umfangreiche Literatur dieses Gegenstandes zu geben. Ich möchte vielmehr nur das hervorheben, was mir für den vorliegenden Zweck wertvoll erscheint. James Hall wurde zuerst auf die unbestreitbare Tatsache aufmerksam, dass die Mächtigkeit der Sedimente gerade in Faltengebirgen viel höher ist als in den benachbarten, ungefalteten Gebieten. Da es sich meist um kilometermächtige Schichten handelt, die gleichwohl alle in flacher See abgelagert sind, deutete Hall die Erscheinung ganz richtig in der oben gelegentlich der Isostasie besprochenen Weise, dass am Orte des Gebirges anfangs eine Mulde, Geosinklinale, bestanden habe, deren Aufschüttung mit Sediment durch ein isostatisches Sinken der Scholle fast kompensiert wurde. Man kam so zu dem Gesetz: Kettengebirge entstehen aus Schelfen. Fußnote: Haug formuliert es: Les chaînes de montagne se forment sur l'emplacement des géosynclinaux. Ich halte Schelfe für richtiger als Geosynklinalen, da man einen Randschelf, wie zum Beispiel den, aus welchem sich die Anden Südamerikas aufgebaut haben, wohl nicht gut als Mulde bezeichnen kann. Ende der Fußnote. Die Frage, warum die Schelfe hier bevorzugt werden, ist von den verschiedenen Autoren sehr verschieden beantwortet, oft auch offen gelassen worden. Reed wies darauf hin, dass durch die kilometerdicken Ablagerungen das Urgestein in das Gebiet der höheren Temperatur hinabgedrängt und hierdurch plastischer gemacht würde, so dass beim Zusammenschub diese Stelle zuerst nachgeben muss. Die Überlegung ist an sich zutreffend, denn wenn auch in der Verdickung der Scholle durch die Sedimentschichten eine Gegenwirkung geschaffen wird, so bleiben die tiefen Oberflächentemperaturen doch auf die Sedimente beschränkt, welche zwar weniger plastisch sind als Urgestein, aber dafür auch geringere Druckfestigkeit besitzen. Indessen ist zu beachten, dass mit einer Senkung um 1000 Meter doch nur eine Temperatursteigerung um etwa 30 Grad Celsius verknüpft ist. Es ist darum doch wohl fraglich, ob dieser Einfluss in Betracht kommt. Eine weit näherliegende Erklärung scheint mir die geringe Schollendicke zu liefern, die bei Schelfen anzunehmen ist. Heute liegen die tiefsten Schelfe mehr als 500 Meter unter dem Meere, wie zum Beispiel Teile des Island-Färöer-Schelfs oder desjenigen zwischen Spitzbergen und Norwegen, also mehr als 600 Meter unter dem häufigsten Kontinentalniveau und mehr als 1200 Meter unter der mittleren Landhöhe, plus 700 Meter. Man berechnet leicht, dass die Schollendicke unter einem solchen Schelf, der etwa 1 Kilometer unter dem allgemeinen Niveau liegt, statt 100 nur noch 70 Kilometer betragen kann. Figur 10 veranschaulicht dies an einem Beispiel und man wird kaum im Zweifel sein können, dass bei Zusammenschub vorzugsweise die Schelfpartie als die schwächste Stelle nachgeben wird. Der Faltungsvorgang selber ist zwar auch noch nicht in allen Punkten geklärt, doch sieht man heute hierin schon weit klarer als zu der Zeit, als Heim die oben zitierten Worte schrieb. In vielen Fällen scheint die frühere Vorstellung gewöhnlicher Falten zuzutreffen. Für den großen Zusammenschub der Alpen aber hat sich, namentlich durch die Untersuchungen von Bertrand, Chart und Lugeon, ein anderes Bild ergeben. Die Sedimentschale schiebt sich hiernach in Form zahlreicher Schuppen, Deckfalten, Überschiebungen übereinander. Diese Untersuchungen, welche zu einer gänzlich anderen Auffassung eines großen Teiles der Alpenfaltung geführt haben, haben es Heim auch ermöglicht, zuverlässigere Werte für den Betrag des Zusammenschubes zu ermitteln. Während dieser Autor nach der älteren Auffassung für den Schweizer Jura nur eine Verkürzung auf 4/5, für die Alpen auf die Hälfte berechnet hatte, kam er nun zu der Annahme, dass das zusammengeschobene Rindenstück das 4- bis 8-fache der heutigen Breite des Gebirges betragen hat. Da letztere etwa gleich 150 Kilometer ist, so wäre hier also ein Schelf von 600 bis 1200 Kilometern Breite zusammengeschoben. Fußnote: Die Konsequenz, dass hier, wie in allen anderen Fällen, die Kontinentaltafel vor dem Zusammenschub wesentlich andere Konturen gehabt haben muss, wird nur selten richtig gewürdigt. Ende der Fußnote. Dieses Bild der schuppenartigen Überschiebungsdecken gilt im Wesentlichen für die Sedimente. Das darunterliegende Urgestein verhält sich anders. Es fließt mehr. Nur selten nimmt es an den Überschiebungen teil. Das Resultat ist bei ihm hauptsächlich eine Verdickung der Scholle nach unten hin. Es scheint überhaupt ein strukturell begründeter Unterschied in der Plastizität zwischen Sediment und Urgestein zu herrschen. Das Urgestein zeigt meist eine sehr komplizierte Fältelung, während Sedimente mehr zu großen Falten neigen, bei kleinen aber gern zersplittern. Auch bei der Abtragung der Gebirge zeigt das Sediment größere Sprödigkeit und fällt dem rinnenden Wasser viel schneller anheim als das Urgestein. Die Schönheit unserer Alpengletscher, die auf ihrer Moränenarmut beruht, ist größtenteils eine Folge davon, dass die Zentralkette hier vom Sediment ganz gesäubert ist. Im Himalaya, wo dies noch nicht der Fall ist, sind die Gletscher unter enormen Schuttmassen fast vergraben. Ein vollständiges Bild der Gebirgsfaltung können wir aber erst erhalten, wenn wir die Isostasie berücksichtigen. Wie schon früher ausgeführt, vollzieht sich der Zusammenschub unter Wahrung der Isostasie. Dabei werden nur etwa 5% nach oben, 95% aber nach unten gedrängt. Haben wir also einen Schelf von 70 Kilometern Schollendicke, so wird bereits bei einer Sedimentschicht von 3,5 Kilometern Dicke der nach oben gerichtete Teil des Zusammenschubes nur aus Sediment bestehen, während alles Urgestein nach unten gedrängt wird. Erst in dem Maße, wie der mittelste, höchste Teil der zusammengeschobenen Erdrinde durch Abtragung des Sedimentes entlastet wird, steigt die Scholle hier isostatisch empor, sodass schließlich nach völliger Entfernung des Sediments ein Urgebirge von fast gleicher Höhe emporgewachsen ist. Es ist sehr beachtenswert, dass Ampferer und Hammer bereits auf empirischem Wege für die Ostalpen zu dem Resultat gekommen sind, dass unter der oberflächlichen Zone der größeren Schiebungen und Faltungen ein tiefer Herd von magmatischen Bewegungen vorhanden war, bei welchem mächtige Teile der oberen Zone in die Tiefe gesaugt wurden. Denkt man sich die Dicke der jüngeren Schichten wieder in ihrer ursprünglichen Art ausgeglättet, so erhält man einen wohl 2- bis 3-mal breiteren Streifen als bei der Ausglättung der jungen kristallinen Falten, so dass eine, Zitat, Absorption der tieferen Zonen, Zitat Ende, anzunehmen ist. Diese aus der Natur abgelesenen Verhältnisse stimmen genau mit der obigen deduktiven Darstellung überein. In diesem Zusammenhange möge gleich noch die Erscheinung der Inselgirlanden besprochen werden, für welche sich aus der Verschiebungstheorie eine neue Erklärungsmöglichkeit zu ergeben scheint. Bisher genießt wohl die Erklärung, welche von Richthofen für die Haupterscheinungen dieser Art, nämlich die ostasiatischen Küstenbögen, gab, die größte Verbreitung. Er hielt sie für Wirkungen eines vom Pazifik kommenden Zuges in der Erdrinde. Zusammen mit einer breiten Zone des benachbarten Festlandes, die auch durch bogenförmigen Verlauf der Küste und der Erhebungen ausgezeichnet ist, sollten die Inselbögen ein großes Bruchsystem bilden. Das Gebiet zwischen Inselkette und Festlandsküste sei die erste Landstaffel, welche infolge einer Kippbewegung im Westen unter den Meeresspiegel getaucht sei, während der Ostrand als Inselgirlande herausrage. Auf dem Festlande glaubte von Richthofen noch zwei weitere derartige Landstaffeln zu sehen, deren Senkung jedoch geringer war. Die regelmäßige Bogenform dieser Brüche bildete zwar eine Schwierigkeit, doch glaubte man diese mit dem Hinweis auf bogenförmige Sprünge im Asphalt und anderen Stoffen entkräften zu können. Diese Theorie hat wohl ein historisches Verdienst insofern, als durch ihre Autorität auch die Zurückführung sonstiger Randbrüche der Kontinente auf Zugkräfte, im Gegensatz zu der Lehre vom Gewölbedruck, schnellere Anerkennung fand. Trotzdem dürfte von Richthofens Anschauung gerade für Ostasien nicht den Kern der Sache treffen, wie schon mehrfach von anderer Seite hervorgehoben worden ist. Gerade die charakteristische Bogenform erscheint nicht hinreichend erklärt. Beim Asphalt und anderen Beispielen können strukturelle Vorbedingungen mitspielen. Wo solche fehlen, sehen wir in der Natur durch Zug meist nur geradlinige Risse entstehen, von den geplatzten Ölfarben alter Gemälde und den Trocknungsrissen im Lehm bis zu den Grabenbrüchen der Erdrinde und den Mondrillen. Die Gräben Ostafrikas, die später noch eingehender zu besprechen sind, zeigen uns, wie die Erdrinde sich bei Beanspruchung auf Zug verhält. Wie Horn jüngst betont hat, zeigt Ostasien auch tektonisch gar nicht die Merkmale von Brüchen, sondern von einem Zusammenschub senkrecht zur Küste. Schon aus der topografischen Karte erkennt man, dass wir nicht ein durch Brüche zerstückeltes Tafelland wie Ostafrika vor uns haben, sondern dass die Inselreihen ebenso wie das kontinentale Küstenland aus Gebirgsketten aufgebaut sind, die zur Küste parallel laufen. Die Tiefenkarte zeigt außerdem, dass die Inselgirlanden durch tiefe Becken vom Festlande getrennt sind. Nach allem Vorangegangenen müssen wir sie offenbar als abgespaltene Randketten betrachten, welche zwischen sich und dem Festlande das Sima fensterartig zutage treten lassen. Die Entstehung sowohl der bauchigen Küstenlinien wie der abgelösten Ketten lässt sich nach der Verschiebungstheorie als eine Teilerscheinung bei dem gewaltigen Zusammenschub auffassen, den das ganze östliche Asien, wie später ausgeführt werden wird, in der Richtung Nordost-Südwest, also parallel zur Küste und zur Streichrichtung der Küstengebirge, erfahren hat. Bei dieser Vorstellung eines Zusammenschubes in der Streichrichtung einer bereits vorhandenen Faltung müssen wir etwas verweilen. Durch Faltung wird die Struktur einer Kontinentalscholle wesentlich geändert. Namentlich, wenn die einzelnen Gebirgsketten gut voneinander getrennt sind, muss offenbar eine Art Teilbarkeit nach parallelen vertikalen Ebenen entstehen. Wie wird sich ein solches Gebilde bei Zusammenschub in Richtung der Gebirgskämme verhalten? Ein extremes Beispiel haben wir in einem Spiel Karten. Legen wir es auf den Tisch, so haben wir horizontale Schichtung und ein Zusammenschub führt zu der gewöhnlichen Faltung, bei der die Falten nur nach oben oder unten ausweichen. Stellen wir das Spiel aber auf die hohe Kante, so haben wir vertikale Teilbarkeit. Ein Zusammenschub führt jetzt zu seitlichem Ausweichen der Falten. In Figur 11b ist dieser Vorgang schematisch in der Aufsicht dargestellt. Schon beim Kartenspiel sehen wir, dass oft zufällig einzelne Randglieder sich durch abweichende Krümmung abzweigen, während der Rest geschlossen bleibt. Später wird gezeigt werden, dass für Ostasien eine Unterströmung des Sima mit einer Komponente nach dem Ozean wahrscheinlich ist, durch welche die Ablösung der Randketten hier besonders begünstigt wird. Die im Vorangehenden geschilderte Erscheinung ist keineswegs auf Ostasien beschränkt. Kleinasien bietet denselben Anblick welliger Gebirgszüge und bauchiger Uferlinien. Auch scheint Zypern in gleicher Weise eine abgelöste Randkette zu sein. Die mittelamerikanischen Antillen zeigen noch größere Ähnlichkeit mit den Inselgirlanden Ostasiens und Mittelamerika selbst zeigt die entsprechende bauchige Küstenform. Wie später ausgeführt werden wird, dürfte auch Neuseeland ursprünglich eine Randkette Ostaustraliens gewesen sein, welche sich zunächst als Gelande ablöste und dann durch Zurückbleiben von dem fortrückenden Australien ganz getrennt wurde. Vielleicht dürften auch die S-förmigen Gebirgsketten, welche die Apenninen mit den Alpen und den Ural mit Novaya Zemlya verbinden, durch Zusammenschub in der Streichrichtung erklärbar sein. Man wird einwenden, dass für die erste Ablösung einer solchen Gelande eine Druckübertragung über ihre ganze Länge, also bis zu 2000 Kilometern, angenommen werden müsste. In Wirklichkeit ist dies aber vielleicht keine Schwierigkeit. Rutzki hat zwar berechnet, dass wegen der begrenzten Druckfestigkeit der Gesteine eine Übertragung des Druckes bereits auf 100 Kilometer Entfernung unmöglich ist, wenn die betreffende Scholle auf festem Grunde liegt. Aber letzteres ist hier nicht der Fall. Die Schollen schwimmen vielmehr in einer zähen Flüssigkeit und es ist leicht einzusehen, dass es für eine Druckübertragung überhaupt keine Grenzen gäbe, wenn diese Flüssigkeit gar keine Zähigkeit besäße. Es steht also wohl nichts im Wege anzunehmen, dass die gleichartige Größenordnung aller Inselgirlanden eben darauf zurückzuführen ist, dass hier die Grenze für diese Übertragung des Druckes erreicht sei. Auch wenn der hier skizzierte Erklärungsversuch für die Inselgirlanden zutrifft, bleibt nun freilich immer noch manches Dunkle übrig. Sehr merkwürdig ist, wie schon von anderer Seite hervorgehoben, ihr übereinstimmender geologischer Bau. Die konkave Seite der Gelande trägt stets eine Reihe von Vulkanen, während die konvexe fast überall tertiäre Sedimente, und zwar in stark gestörter Lagerung, aufweist. Dies deutet wohl darauf hin, dass die Gelanden noch im Tertiär die Küste des Festlandes bildeten. Bevor die genannten tektonischen Störungen bei einer genügenden Anzahl von Gelanden genauer bekannt sind, wird man indessen gut tun, die Frage nach den näheren Umständen bei der Ablösung offen zu lassen. Insbesondere dürfte diese Resignation einstweilen auch bei den Tiefseerinnen am Platze sein, welche so häufig der konvexen Seite der Gelanden vorgelagert sind, dass sich ein ursächlicher Zusammenhang nicht von der Hand weisen lässt. An der Grenze zwischen salischem und simischem Material liegend, scheinen sie, wie schon früher betont, jedenfalls relativ schnellen Prozessen zu entspringen, weil das Sima offenbar keine Zeit gefunden hat, die Vertiefung auszufüllen. Hiermit scheint auch zu stimmen, dass Hecker über der Tonga-Rinne eine Störung der Schwere beobachtete. Weiter ist wohl ohne besondere Auseinandersetzung einleuchtend, dass die Rinnen eine gewisse ansaugende Wirkung auf die unmittelbar neben ihnen liegenden Inselgirlanden ausüben müssen, wodurch sie mit dem Ablösungsprozess in Verbindung zu treten scheinen. Fußnote: Wegen des Unterschiedes der statischen Drucke infolge der verschieden hohen Sima-Stände auf den beiden Seiten der Inselgirlande. Ende der Fußnote. Die vollständige Deutung dieser ja erst kurze Zeit bekannten Erscheinungen dürfte aber wohl noch der Zukunft vorbehalten bleiben. Ende von Kapitel 5. Kapitel 6 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avai im Mai 2012. Sechstes Kapitel: Mechanik der Verschiebung. Zur besseren Orientierung für das Folgende soll in diesem Kapitel vorgreifend die Verschiebungstheorie als richtig vorausgesetzt und versucht werden, die Gesetzmäßigkeiten dieser Verschiebungen zu einem Bilde zu vereinigen. Unter den verschiedenen Arten der Verschiebungen gibt es eine, welche auch die Gegner dieser Theorie schwer leugnen können, nämlich diejenige, welche durch den Zusammenschub der Erdrinde bei der Gebirgsbildung direkt erzeugt wird. Die Veränderungen, welche das Mittelmeergebiet durch das alpine Faltungssystem erfahren hat, zu dem auch Kaukasus, Karpaten, Dinarische Alpen, Apenninen, Pyrenäen und Atlas zu rechnen sind, sollen wegen ihrer großen Komplikation hier nicht näher erörtert werden. Das schönste Beispiel, welches später noch eingehend beschrieben werden soll, bildet Vorderindien mit dem Himalaya-Gebirge. Mit Vorliebe sind es Halbinseln, welche sich gegen den Hauptteil der Scholle zusammenschieben, wofür auch Spanien mit den Pyrenäen ein Beispiel liefert. Es scheint eine allgemeine Regel zu sein, dass Halbinseln dazu neigen, sich stärker zu verkürzen als der Rest der Kontinentalscholle, von der sie sich losgelöst haben. So ist die lange niederkalifornische Halbinsel kürzer geworden als der ihr entsprechende Ausschnitt der Hauptscholle, der Golf von Kalifornien. Arabien scheint gleichfalls in der Richtung Südost-Nordwest etwas gekürzt zu sein gegenüber dem entsprechenden Ausschnitt der afrikanischen Scholle. Die südliche Hälfte von Grönland, welches im Tertiär noch eine Halbinsel bildete, die im Norden mit dem Spitzbergenschelf und mit Grinnell-Land fest zusammenhing, ist gleichfalls in der Nord-Süd-Richtung erheblich kürzer als der Ausschnitt, welcher bei einem Zusammensetzen jener beiden Schollen übrig bleibt. Schon bei diesen Verschiebungen, welche lediglich auf Zusammenschub beruhen, kommen wir leicht auf Beträge von 1000 Kilometern, ja, bei Vorderindien etwa auf das Dreifache. Ebenso häufig sind aber freie Verschiebungen der Kontinentalschollen, wie wir sie bei dem heutigen Grönland, bei Nord-, Mittel- und Südamerika, bei Antarktika, Australien, Neuseeland, Madagaskar und so weiter, kurz mehr oder weniger bei allen isolierten Schollen bis hinab zu den ozeanischen Inseln beobachten können. Bei diesen Bewegungen müssen wir wiederum unterscheiden zwischen den beiden Fällen, dass eine Verschiebung über das Sima fort stattfindet und dass die Scholle passiv von einer Sima-Strömung fortgetragen wird. Bei Verschiebungen gegen das Sima, welche vorzugsweise größere Schollen erleiden, tritt eine Reihe charakteristischer Begleiterscheinungen auf, die auf die Zähigkeit des Sima zurückzuführen sind. Am Vorderrande derartiger Schollen werden durch diesen Widerstand hohe Gebirge aufgestaut. Die Anden auf den amerikanischen Schollen, das hohe Gebirge von Graham Land bis Victoria Land auf der antarktischen und das Gebirge von Neuguinea auf der australischen Scholle zeugen von dieser Art der Bewegung. Der Zusammenschub dieser Gebirge ist natürlich nicht der Verschiebung äquivalent, wie es bei Vorderindien und Himalaya der Fall sein muss, sondern kann beliebig viel kleiner sein, weil das Sima zwar zäh, aber doch flüssig ist. Man hat geltend gemacht, wenn zum Beispiel die Anden auf den Widerstand des pazifischen Sima zurückzuführen wären, so müsste dies selber, weil leichter deformierbar, einen noch größeren Zusammenschub erfahren haben. Berücksichtigen wir aber, dass nach dem früher Gesagten der Faltungsprozess sich unter Wahrung der Isostasie vollzieht und dass aus diesem Grunde im Sima keine Faltengebirge aufgeworfen werden können, so sieht man, dass uns dieser Zusammenschub des Sima, da er lediglich nach unten gerichtet ist, durchaus verborgen bleiben muss. Man wird annehmen dürfen, dass unter der Scholle ein schwacher Gegenstrom im Sima erzeugt wird, welcher das verdrängte Material von der Vorderseite auf die Rückseite der Scholle schafft. Bei einem Wechsel der Bewegungsrichtung verlagert sich entsprechend auch der Faltungsprozess auf die neue Vorderseite der Scholle. So dürfte das alte ostaustralische Randgebirge, wie später ausgeführt werden wird, auf eine frühere, nach Osten gerichtete Verschiebung dieses Kontinents zurückzuführen sein, während die spätere Bewegung, wie das jugendliche Gebirge Neuguineas bezeugt, nach Norden gerichtet war und im Wesentlichen noch heute ist. Eine andere Begleiterscheinung solcher Verschiebungen gegen das Sima ist das Steckenbleiben kleinerer Brocken der Kontinentalschollen. Das schönste Beispiel hierfür, zugleich durch seine Gesamterscheinung eine gute Illustration der Verschiebungstheorie überhaupt, bildet die in Figur 12 dargestellte Gegend der Drake-Straße zwischen Kap Horn und Graham Land. Die Inselreihe Südgeorgien, Sandwich- und Südorkney-Inseln bilden das bei der Verschiebung steckengebliebene Verbindungsglied. Beide Festlandspitzen schleppen sich umso mehr nach, je mehr sie sich verjüngen. Bei beiden sind die äußersten, westlichsten Gebirgsketten aufgebrochen, weil diese bei der Biegung auf Zug in der Streichrichtung beansprucht werden. Auf der amerikanischen Seite lassen sich bereits klaffende Brüche erkennen. Die Magellanstraße dürfte schon den Beginn einer Lostrennung Feuerlands bezeichnen, welches im weiteren Verlauf der Bewegung vermutlich zurückbleiben wird. Der aufgebrochene Charakter der Westkette endigt bei der Insel Chiloé, von der aus nördlich die Küste ganz rein ist. Gerade dies ist der Punkt, bis zu welchem ein Zurückbiegen im Küstenverlauf erkennbar ist. Das Zurückbleiben kleiner Schollen lässt sich mechanisch leicht erklären, da bei ihnen der Stirnwiderstand relativ größer ist als bei großen Schollen. Fußnote: Setzen wir voraus, dass die Dicke zweier Schollen die gleiche ist, dass ihre Konturen geometrisch ähnlich und sie zur Bewegungsrichtung gleich orientiert sind. Der Widerstand, den sie bei Verschiebung zu überwinden haben, zerfällt in zwei Teile, deren einer, die Reibung an der flüssigen Sima-Unterlage, der Oberfläche proportional ist. Der andere Teil aber, der Stirnwiderstand an den oberen kristallisierten und darum zäheren Sima-Schichten, wächst nur proportional der linearen Dimension, nämlich dem zur Bewegungsrichtung senkrechten Durchmesser. Da nun anzunehmen ist, dass die verschiedenen Kräfte, welcher Art sie auch seien, jedenfalls den Oberflächen der Schollen proportional sind, so wird der erste Teil des Widerstandes keinen Unterschied für große und kleine Schollen ergeben, da Widerstand und Kraft in gleicher Weise wachsen. Beim zweiten Teil aber wächst der Widerstand nur mit der linearen, die Kraft mit der quadratischen Dimension der Scholle, so dass die Schollen umso leichter beweglich werden, je größer sie sind. Ende der Fußnote. Aus dem gleichen Grunde bleiben auch die westindischen Inseln bei dieser Verschiebung Amerikas nach Westen im Sima stecken, und zwar bleiben die kleinsten Brocken, die kleinen Antillen, am meisten zurück, weniger die größeren, wie Haiti und Kuba. Auch die Halbinsel Florida schleppt noch etwas nach, da man sie beim Zusammenfügen der Schollen, wie später bei der Rekonstruktion gezeigt werden wird, nach Westen drücken muss. Alle atlantischen Inseln dürften solche von den Spaltenrändern abgebröckelte und steckengebliebene Stücke darstellen. Diejenige, welche mitten im Ozean, auf der mittelatlantischen Bodenschwelle, stehen, dürften sich gleich anfangs bei der ersten Öffnung der Spalte abgelöst haben, die anderen umso später, je näher sie noch ihrer Ablösungsstelle liegen. In älteren Zeiten dürften in gleicher Weise die pazifischen Inselgruppen entstanden sein. Auch Südgrönland lässt eine schwache, mit seiner Verjüngung nach Süden zunehmende Zurückbiegung nach Osten erkennen, welche, wie sich bei der Rekonstruktion ergeben wird, erst nach der Lostrennung von Europa entstanden sein kann und also wohl gleichfalls als ein Nachschleppen aufzufassen ist. Die zweite Art der freien Verschiebung besteht, wie oben erwähnt, darin, dass die betreffende Scholle passiv von einer Sima-Strömung fortgetragen wird. Wegen der auseinandergesetzten geringen Bewegungsfreiheit, welche kleine Schollen im Sima haben, ist diese Art der Verschiebung charakteristisch für kleine Schollen. Ein gutes Beispiel ist Madagaskar, welches von Afrika nach Nordosten mit derselben Sima-Strömung abwandert, die, wie später ausgeführt werden wird, Vorderindien im Himalaya zusammenschiebt und das ganze östliche Asien bis zur Beringstraße hinauf unterströmt und runzelt. Auch die mittelatlantischen Inseln sind passiv durch das Sima von der afrikanisch-europäischen Küste fortgetragen worden, wenngleich hier der Ausdruck Sima-Strömung, wie noch zu zeigen ist, kein glücklicher wäre. Es sei noch auf die theoretische Möglichkeit hingewiesen, dass schmale Schollen auch Kippbewegungen ausführen, ja, kentern können. Dies wird namentlich dann eintreten können, wenn ihre Schmalseite kleiner als ihre Dicke, das heißt im Allgemeinen kleiner als 100 Kilometer, ist, was für die meisten Inselgirlanden erfüllt zu sein scheint. Ob die Tiefseerinnen hiermit in Verbindung gebracht werden können, möchte ich dahingestellt sein lassen. Vielleicht ist bei Kreta eine solche Kippbewegung im Gange, da hier die Nordseite zu sinken, die Südseite zu steigen scheint. Es sei schließlich noch besonders die Relativität der Verschiebungen betont. Wir können immer nur wachsende oder sich verringernde Abstände feststellen, können aber, solange noch kein System in den Bewegungen gefunden ist, durchaus nicht entscheiden, welcher von beiden Teilen sich bewegt, ob zum Beispiel Amerika sich nach Westen gegen das pazifische Sima schiebt oder dieses Sima nach Osten gegen Amerika strömt. Aus Bequemlichkeitsgründen werden wir die Bewegungen auf das ruhend gedachte Afrika beziehen, wie es bereits in der bisherigen Darstellung geschehen ist. Schon früher war gezeigt worden, dass die abwechselnden Druck- und Zugkräfte der Erdrinde eine einseitige Entwicklung der Kontinentalschollen zur Folge haben, indem diese durch Zusammenschub fortschreitend an Ausdehnung verlieren und dafür an Mächtigkeit und damit an Seehöhe zunehmen, während die Zugkräfte nur eine fortschreitende Zerteilung bewirken. Dieses Prinzip gestattet einen großzügigen Überblick über die Entwicklung der Erdrinde. Der Gedanke liegt sehr nahe, dass das saalische Material einst in viel geringerer Mächtigkeit, von etwa 35 Kilometern, eine geschlossene Haut um die Erde bildete. Wir müssten dazu allerdings annehmen, dass diese Haut sich im Laufe der Entwicklung bis auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Horizontalausdehnung zusammengeschoben habe. Fußnote: Die 510 Millionen Quadratkilometer der Erdoberfläche gliedern sich nach Krümmel in 149 Millionen Quadratkilometer Land, 30 Millionen Schelf und 331 Millionen Tiefsee. Die Kontinentalschollen machen also heute 35% der ganzen Oberfläche aus. Ende der Fußnote. Ein Zusammenschub auf ein Drittel ist aber, wie es scheint, ein normaler Wert für die Gebirgsfaltung, sodass wir nur anzunehmen hätten, dass durchschnittlich alle saalischen Schollen schon einmal durchgefaltet worden sind. Und dies ist wohl nicht unwahrscheinlich, da den wenig oder nicht gefalteten Schelfen andere Gebiete mit mehrfacher Faltung gegenüberstehen. So wurde das spätere Alpengebiet bereits einmal im Karbon gefaltet. In der Tat liegt das Urgestein nirgends auf größere Strecken horizontal, sondern ist fast überall steil gestellt, eng gefältelt und verworfen. Es liegt also wohl kein Grund vor, schon ein anfänglich bestehendes Defizit dieser saalischen Rinde anzunehmen, findet man bei der Rekonstruktion doch bereits für das Mesozoikum eine Vergrößerung der damaligen, noch zusammenhängenden Urkontinentalscholle, etwa auf die Hälfte der Erdoberfläche. Als Folge ergibt sich natürlich, dass die ozeanischen Wassermassen im Anfang als eine Pantalassa von etwa 3 Kilometern, nach Penks Berechnung 2,64 Kilometer, Tiefe die ganze Erde bedeckten. Direkte, wenn auch unsichere Anzeichen für das einstige Bestehen dieser Pantalassa haben wir in gewissen biologischen Eigenschaften der ältesten Meeresfaunen und in der Entwicklung der lungenatmenden Landbewohner aus Marienformen. Vor dem Devon gab es noch keine Landpflanzen und vor dem Silur noch keine luftatmenden Tiere. Nach dem Aufreißen dieser saalischen Rinde begann das Meer sich zunächst in Flach- und Tiefsee zu spalten, bis die Kontinente auftauchten, was auch heute noch nicht ganz beendet ist. Erst nach Durchfaltung aller Schelfe wird die Küstenlinie überall mit den Rändern der Kontinentaltafeln zusammenfallen. Die Transgressionen nehmen also im Laufe dieser Entwicklung immer mehr ab und müssen künftig ganz verschwinden. In Figur 13 auf vorstehender Seite sind die hypsometrischen Kurven der Erdoberfläche dargestellt, welche hiernach für die Vorzeit und für die Zukunft anzunehmen wären. Das heutige mittlere Krustenniveau stellt zugleich die ursprüngliche Oberfläche der noch ungespaltenen Erdrinde dar. Ende von Kapitel 6. Kapitel 7 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avayi im Mai 2012. Siebentes Kapitel: Spaltung. In der Verschiebungstheorie spielen, wie ohne weiteres ersichtlich ist, die Abspaltungen eine große Rolle. Für die Deutung der hierher gehörigen Erscheinungen, insbesondere der Grabenbrüche, bringt diese Theorie nur insofern etwas grundsätzlich Neues, als diese Brüche als Vorstufen einer völligen Trennung der beiden Schollenteile aufgefasst werden, wobei es sich um wirklich rezente Bildungen oder auch um frühere Versuche einer Abspaltung handeln kann, die infolge Erlahmens der Zugkräfte wieder zur Ruhe gekommen sind. Die übrigen Vorstellungen wird man meist bereits in der geologischen Literatur vertreten finden, wenngleich auch gegensätzliche Anschauungen geäußert sind. Die Verschiebungstheorie gibt folgendes Bild der Grabenbrüche. Wegen der nach unten wachsenden Plastizität wird bei Zerreißung einer Kontinentalscholle zunächst nur in den oberen, spröderen Schichten ein klaffender Riss entstehen, während die tieferen Schichten sich ziehen. Da vertikale Steilwände von der hier in Betracht kommenden Höhe zu große Anforderungen an die Druckfestigkeit der Gesteine stellen würden, so bilden sich gleichzeitig mit der Spalte oder auch anstelle von ihr schräge Rutschflächen aus, längs welchen die Randpartien der beiden Schollenteile in demselben Tempo in die Spalte absinken, wie diese sich öffnet. Die absinkenden Stücke werden natürlich stark zertrümmert und bilden ein Mosaik ungleich tief gesunkener Schollen am Boden des Grabens, wo sie durch Aufschüttung oder Abtragung oberflächlich eingeebnet werden. Die beiderseitigen Schollenränder werden durch das Absinken der Randpartien bedeutend entlastet und steigen aus isostatischen Gründen auf, einen Randwulst bildend. Die Breite derartiger Grabenbrüche wird offenbar nicht wesentlich die Schollendicke, 100 Kilometer, überschreiten können, ohne dass der Riss auch durch die tieferen Schichten hindurchgeht und zur Trennung führt. Bei weiterer Öffnung der Spalte wird schließlich dem Sima von unten Zutritt verschafft, auf welchem dann der Mosaikboden des Grabens schwimmt. Dieses Stadium ist dadurch charakterisiert, dass der Graben als Ganzes jetzt keine schwere Störung mehr verursacht, weil das sichtbare Massendefizit an der Oberfläche durch das schwere simische Material in der Spalte gerade kompensiert ist. Das frühere Stadium vor dem Eintreten des Simas in die Spalte zeigt dagegen eine schwere Störung im Sinne eines Massendefizits. Ist die ursprüngliche Spaltenebene nicht vertikal, sondern geneigt, so braucht beim Auseinanderziehen der Teile, solange sich dies in gewissen Grenzen hält, überhaupt keine Öffnung der Spalte einzutreten, sondern nur eine Verwerfung, indem die Scholle mit der breiteren Oberfläche sinkt, die mit der breiteren Basis aber steigt, sodass eine Bruchstufe entsteht. Indessen brauchen wir wohl auf diese und andere spezielle Formen nicht einzugehen, da sie ja aus der Tektonik allgemein bekannt sind. Einige Beispiele mögen das Gesagte erläutern. Die mittelrheinische Tiefebene bildet einen solchen 40 Kilometer breiten Graben, dessen Boden, wie durch Bohrungen festgestellt ist, aus stark zertrümmerten Schollen derselben Sedimente gebildet wird, welche beiderseits auf der Höhe des Schwarzwaldes und der Vogesen entweder noch vorhanden oder doch vor der Abtragung vorhanden gewesen sind. Die einzelnen Bruchstücke sind verschieden tief abgesunken, aber oberflächlich eingeebnet und mit ungestörten Schichten jüngeren Alters bedeckt. Die Spuren dieses Grabenbruches lassen sich noch weiter verfolgen. Am nördlichen Ende, bei Mainz, springt er schmaler werdend nach Nordosten ab und verliert sich allmählich. Nach Süden lassen sich Spuren durch die Alpen hindurch bis zum Mittelmeere verfolgen. Da seine Entstehung in das Oligozän gesetzt werden muss, so entstand er also kurz vor der Alpenfaltung. Schwarzwald und Vogesen zeigen beide die Merkmale einer Hebung ohne Faltung, sind also offenbar als Aufwulstung der Grabenränder in dem oben angegebenen Sinne zu verstehen. Die Schweremessungen in der mittelrheinischen Ebene zeigen, dass der sichtbare Massendefekt unterirdisch kompensiert wird. Es ist also anzunehmen, dass das Sima bereits von unten her in die Spalte eingedrungen ist. Wie später zu zeigen ist, hat sich gleichzeitig mit diesem Grabenbruch auch die wesentlich parallel dazu verlaufende westliche Spalte gebildet, welche Nordamerika von Europa trennte, und es liegt nahe anzunehmen, dass es dieselben Zugkräfte waren, welche beide Spalten aufrissen. Eine Zeit lang scheint es unsicher gewesen zu sein, welche von beiden einst die Ränder der alten und der neuen Welt bilden sollte, denn beide vermochten zunächst nicht, die Zone karbonischer Gebirgsfaltung ganz zu durchschneiden, welche, vom Inneren Europas kommend, über Irland und Bretagne eine Brücke nach Neufundland hinüberschlug. Vielleicht trägt die Alpenfaltung, welche die östliche Spalte wieder zusammenschweißte, die Schuld daran, dass die westliche schließlich im Diluvium den Sieg davontrug. Mit dem Abrücken Nordamerikas trat natürlich für Europa eine Entlastung des Zuges auf, so dass der Graben heute auch aus diesem Grunde keine Erweiterung mehr erfahren könnte. Ein noch interessanteres Beispiel bilden die ostafrikanischen Gräben. Sie gehören einem großen Bruchsystem an, welches sich nach Norden noch durch das Rote Meer, den Golf von Akaba und das Jordantal bis an den Rand der taurischen Faltungen verfolgen lässt. Nach neueren Untersuchungen setzen sich diese Brüche auch nach Süden, noch bis zum Kaplande fort. Doch sind sie am schönsten in Deutsch-Ostafrika ausgebildet. Wir lassen hier eine kurze Beschreibung im engen Anschluss an Neumayer-Uhlig folgen. Von der Sambesi-Mündung aus zieht sich ein solcher 50 bis 80 Kilometer breiter Graben nach Norden, den Shire-Fluss und Nyassa-See enthaltend, um dann nach Nordwesten zu drehen und sich zu verlieren. Dafür beginnt dicht neben ihm und parallel zu ihm der Graben des Tanganyika-Sees, von dessen Großartigkeit der Umstand zeugt, dass die Tiefe des Sees 1700 bis 2700 Meter, die Höhe des mauerförmigen Steilabfalles aber 2000 bis 2400 Meter, ja selbst 3000 Meter beträgt. In seiner nördlichen Fortsetzung enthält dieser Graben den Rusisi-Fluss, den Albert Edward und den Albertsee. Die Ränder der Senkung erscheinen aufgewulstet, wie wenn hier das Bersten der Erde mit einer gewissen Aufwärtsbewegung der plötzlich freigewordenen Bruchränder verbunden gewesen wäre. Mit dieser eigentümlich wulstigen Formung der Plateauränder hängt es wohl auch zusammen, dass unmittelbar östlich vom Abfall des Tanganyika die Nilquellen entspringen, während sich der See selber zum Kongo entleert. Ein dritter markanter Graben beginnt östlich des Viktoriasees, enthält weiter nördlich den Rudolfsee und biegt bei Abessinien nach Nordosten ab, wo er sich einerseits in das Rote Meer und andererseits in den Golf von Aden fortsetzt. Namentlich im Küstengebiet und im zentralen Teil von Deutsch-Ostafrika nehmen diese Brüche meist die Form von Bruchstufen an, deren Ostseite abgesunken ist. Nicht ganz sicher ist wohl die Deutung des großen Senkungsdreieckes im Winkel zwischen Abessinien und der Somali-Halbinsel, zwischen Ankober, Berseba und Massaua, welches von vielen für eine riesige Verbreiterung des Spaltenbodens gehalten wird. Das ganze Land besteht aus jungen vulkanischen Laven und sieht nach Traversi aus wie eine durch eine riesige Feuersbrunst zerstörte Gegend, hat also große Ähnlichkeit mit den isländischen Lavawüsten. E. Süß charakterisiert die ganze Bruchzone folgendermaßen. Im Ganzen gleicht dies Gebiet allem Anschein nach mehr einer langen, fortlaufenden Zone der Zerteilung der Erde in längliche Schollen und Trümmer, wie solche entstehen mag, wenn ein in großer Tiefe vorhandener Spalt gegen oben in zahlreiche, lange und sich maschenförmig durchkreuzende Klüfte wäre zersplittert worden, welche Trümmer und Schollen dann in ihrer Gesamtheit, aber zu ungleicher Tiefe abgesunken wären. Nun ist zwar kaum anzunehmen, dass die gut 700 Kilometer voneinander entfernten Gräben östlich und westlich des Viktoriasees sich unter diesem vereinigen können, wenn die Schollendicke nur etwa 100 Kilometer beträgt. Auch ist gar kein Grund einzusehen, warum nicht gelegentlich statt einer einfachen Spalte, wie auf der Strecke des Roten Meeres, ein ganzes System solcher entstehen kann. Wesentlich ist aber, dass mit wenigen Ausnahmen alle Autoren diese ostafrikanischen Gräben als Zerreißung auffassen, das heißt, sie auf Zugkräfte zurückführen. Die Entstehung dieser ostafrikanischen Brüche ist in geologisch junge Zeiten zu setzen. An mehreren Stellen durchschneiden sie junge basaltische Laven, einmal auch pliozäne Süßwasserbildungen. Jedenfalls können sie also nicht vor Schluss der Tertiärzeit entstanden sein. Andererseits scheinen sie zur Diluvialzeit schon vorhanden gewesen zu sein, wie man aus den Strandterrassen als Marken höheren Wasserstandes bei den abflusslosen, auf der Grabensohle liegenden Seen geschlossen hat. Beim Tanganyika-See deutet auch seine offenbar früher marine, dann aber dem Süßwasser angepasste sogenannte Reliktenfauna auf längeren Bestand. Die häufigen Erdbeben und der starke Vulkanismus der Bruchzone deuten aber wohl darauf hin, dass der Trennungsprozess jedenfalls auch heute noch im Gange ist. Die schweren Beobachtungen, welche Kohlschütter in diesem Gebiet ausgeführt hat, zeigen, dass die Gräben hier, vielleicht mit ein oder zwei Ausnahmen, nicht isostatisch kompensiert sind, woraus zu folgern ist, dass das Sima noch nicht in den Spalten aufgestiegen ist. Dagegen ist dies, wie bereits Triulzi und Hecker fanden, bei dem Roten Meer der Fall, was ja wegen der größeren Breite dieser Spalte auch zu erwarten ist. Die große Rolle, welche den Spalten vom Standpunkt der Verschiebungstheorie aus zugesprochen werden muss, legt die Frage nahe, ob nicht auch noch andere Erscheinungen, bei denen man bisher nicht an Spalten oder Gräben gedacht hat, so zu deuten sind. Am sichersten ist diese Deutung wohl bei der Rinne, welche Neufundland vom Festlande trennt und welche als Grabenbruch noch weit den Lorenzstrom hinauf zu verfolgen ist. Neufundland erscheint durch diese Abspaltung bereits etwas gedreht, was sich nicht nur beim Vergleich seiner Faltungsrichtung mit derjenigen von Neuschottland, sondern namentlich auch bei der rekonstruktiven Zusammenfügung Europas und Nordamerikas zeigt. Betrachtet man aber die Mündungsrinne des Lorenzstromes als Spalte, so dürfte die gleiche Deutung auch für die untermeerische Rinne vor der Mündung des Hudson zutreffen. Beim Fosse de Cap Breton im innersten Winkel des Golfes von Biscaya erscheint dieselbe Deutung schon deshalb plausibel, weil gar kein größerer Fluss in diese Rinne mündet. Auch bei der bekannten Kongo-Rinne, die man bisher wohl stets als ertrunkenes Erosionstal des Kongo betrachtet hat, dürfte sich unter diesen Umständen eine Revision des geologischen Tatbestandes empfehlen. Ein naheliegender Einwurf nicht nur gegen die angeführte Auffassung der Spaltung, sondern auch gegen die Verschiebungstheorie überhaupt, ist der, dass beim Auseinanderziehen der Schollenränder das darunterliegende Sima von etwa 1500 Grad Celsius unter Wasser entblößt werden würde, was zu katastrophalen Ereignissen führen müsste. Eine kurze Überlegung zeigt aber, dass dies nicht gefordert werden darf. Wenn sich zum Beispiel der über 4000 Kilometer breite Nordatlantik jährlich um den ungefähren Betrag von 4 Metern verbreitert, vergleiche das letzte Kapitel, so ist natürlich anzunehmen, dass sich das Sima um diesen Betrag zieht, so dass im Allgemeinen gar kein hochtemperiertes Tiefenmaterial an die Sima-Oberfläche treten wird. Aber selbst wenn dies irgendwo geschieht, kann dadurch keine Explosion erzeugt werden. Der kritische Druck des Wassers beträgt ja nur 20 Atmosphären und wird also schon in 200 Metern Tiefe erreicht. In größeren Tiefen tritt daher bei noch so großer Erhitzung keine Dampfbildung mehr ein, sondern das überkritisch erhitzte Wasser sucht nur Vermöge seiner Gewichtsverminderung aufzusteigen, wobei es natürlich bald der Mischung mit den fast auf den Gefrierpunkt abgekühlten Wassermassen der Tiefsee anheimfällt. so pflegen denn auch unterseeische Lavaergüsse in aller Ruhe zu erfolgen. Nach Bergeat haben zum Beispiel in den Jahren 1888, 1889 und 1892 in der Nähe von Vulcano solche unterseeische Ausbrüche in 700 bis 1000 Metern Tiefe stattgefunden und eine Zerreißung des von Lipari nach Milazzo führenden Kabels zur Folge gehabt, wodurch man überhaupt erst auf sie aufmerksam wurde. E. Kaiser fügt hinzu, denn es ist eine Eigentümlichkeit der submarinen Eruptionen, sich fast geräuschlos zu vollziehen. Ende von Kapitel 7. Kapitel 8 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avai im Juni 2012. Achtes Kapitel: Mögliche Ursachen der Verschiebungen. Die Frage nach der Ursache der Verschiebungen halte ich auch jetzt noch für verfrüht. Da aber einige Kritiker meiner ersten Veröffentlichung es als einen Mangel der Theorie empfunden haben, dass sich diese Ursache nicht erkennen lässt, so werden die folgenden Ausführungen vielleicht insofern von Nutzen sein, als sie den Verdacht zerstreuen, es lasse sich überhaupt keine solche Ursache denken. Die rotierende Erde ist einer Reihe kosmischer Kräfte ausgesetzt, nämlich nach unserer heutigen Kenntnis der Sonnenstrahlung und ihrem Druck, den gleichfalls von der Sonne ausstrahlenden Elektronen, dem Widerstande der interplanetarischen Gase und der Sternschnuppen und den Flutkräften der Sonne und des Mondes. In der Luft- und Wasserhülle bewirken diese Kräfte sehr lebhafte Strömungen, ohne dass es bisher überall geglückt wäre, den physikalischen Zusammenhang zu durchschauen. Da auch die Erde als flüssig, wenn auch zähflüssig, zu betrachten ist, werden wir von vornherein erwarten müssen, dass die kosmischen Kräfte auch bei ihr diese Eigenschaft zur Geltung bringen werden, wenn auch in anderer Weise. Bei der Atmosphäre, die sich durch große Ausdehnungsfähigkeit bei Temperaturänderungen auszeichnet, tritt der Unterschied der Sonneneinstrahlung zwischen Pol und Äquator als Ursache für Bewegungen weit in den Vordergrund, während zum Beispiel die Flutwirkungen am Barometer nur gerade noch erkennbar sind und auch die Hemmung der obersten Schichten durch Weltraumgase und Sternschnuppen noch von vielen geleugnet wird, obwohl sie möglicherweise beträchtlich ist. Beim Wasser, dessen Ausdehnungsfähigkeit viel geringer ist, tritt die thermische Bewegungsursache jedenfalls von ihrer Sonderstellung zurück. Ebbe und Flut sind hier bedeutend und erzeugen mächtige Gezeitenströmungen. Wie die Atmosphäre durch die Gase des Weltraumes, so wird die Hydrosphäre ferner durch die Atmosphäre beeinflusst und es entstehen Meeresströmungen durch den Wind. Bei dem festen Erdkörper endlich ist die thermische Ursache für Bewegungen wohl so weit zurückgetreten, dass sie nicht mehr in Betracht kommt. Eine Beeinflussung durch die Bewegungen der Hydrosphäre ist aber wahrscheinlich. Noch ziemlich küstenferne Seismographen registrieren bekanntlich geringe Schwankungen der Erde im Takte der Brandung, und auch der Einfluss der Meeresgezeiten lässt sich mit dem Horizontalpendel nachweisen. Es wäre deshalb auch nicht undenkbar, dass die Simafläche der Meeresböden durch stationäre ozeanische Grundströmungen einen merklichen Bewegungsimpuls im gleichen Sinne erhielte, vielleicht sogar, dass die Kontinentaltafeln einem merklichen dynamischen Druck seitens der Meeresströmungen ausgesetzt wären. Die bestechenden Beispiele, welche die Karte an einigen Stellen hierfür zu bieten scheint, halten allerdings doch wohl kaum der Kritik stand. Dahingestellt sei auch, ob etwa durch die Abweichung der magnetischen Pole von den Rotationspolen magnetische Verschiebungskräfte erzeugt werden können. Die periodischen Polschwankungen liefern die Möglichkeit weiterer Bewegungsimpulse, indem sie die Erde zwingen, fortwährend ihre, allerdings sehr kleine, Abplattung anders zu orientieren. Im Übrigen sind wohl die Gleichgewichtsverhältnisse einer flüssigen Kugel, die nur teilweise mit den Resten einer leichteren Rinde bedeckt ist, noch nicht untersucht, so dass wir nicht wissen, ob nicht etwa die großen Ozeanflächen eine geringe Anziehung auf die sie umgebenden Kontinente ausüben können. Ein Gedanke, der vielleicht durch die Umgebung des Pazifik nahegelegt werden könnte. Unbewiesen ist vorläufig auch die schon früher erwähnte Vorstellung einer Polflucht des Landes, das heißt eines geringen Drängens der Kontinente zum Äquator. Das größte Interesse dürfte aber wohl den Flutkräften zukommen, weil sich die Gezeiten der festen Erdrinde mit dem Horizontalpendel messen lassen. Da der Schwerpunkt einer Kontinentalscholle um mehrere Kilometer höher liegt als der des verdrängten Sima, so darf man vielleicht davon ausgehen, dass die Verzögerung, welche die Erde bei ihrer Rotation durch die Gezeiten erfährt, für die Kontinentalschollen größer ist als für das Sima. Da die Erde sich nach Osten dreht, würde sich hieraus eine allgemeine fortschreitende Verschiebung der Kontinente nach Westen oder, wenn wir von den Kontinenten ausgehen, eine allgemeine Strömung des Sima nach Osten ergeben. Man muss gestehen, dass wenigstens eine gewisse Tendenz zu einem solchen Verschiebungssystem nicht zu leugnen ist. Für Grönland, Nord-, Mittel- und Südamerika und Grahamland trifft es ohne weiteres zu. Bei Ostafrika, Madagaskar, Vorderindien und Ostasien hat die Sima-Strömung wenigstens eine östliche Komponente, die sich besonders an der ostasiatischen Küste in der Abtrennung der Girlanden zeigt. Und auch die heutige Bewegung Australiens, welches sich, wie das zurückgebliebene Neuseeland bezeugt, nach Nord-Nordwesten gegen das Sima verschiebt, geht nach der richtigen Seite, wenn hier auch die meridionale Bewegungskomponente die größere ist. Mit Ausnahme des ostatlantischen Küstengebietes, wo aber nur wenig ausgeprägte Erscheinungen dieser Art auftreten, sehen wir überall, dass die im Sima steckenbleibenden kleineren Brocken, die dessen Bewegung anzeigen, sich von ihrer Heimatscholle nach Osten entfernen. Aber selbst wenn diese Vorstellung zutreffen sollte, was vorläufig dahingestellt bleiben muss, zeigen uns doch die Verschiebungen Vorderindiens und Australiens und mancher anderer Gebiete, dass damit die Frage nach der Ursache jedenfalls nicht erschöpft ist. Vielleicht lässt sich auch die Frage umkehren. Ebenso wie wir die Verschiebungen selber, wie später gezeigt werden wird, auf astronomischem Wege verfolgen können, lässt sich vielleicht auch die verschiebende Kraft durch ähnliche Beobachtungen messen, ohne dass wir ihre Quelle zu kennen brauchen. So wäre es nicht undenkbar, dass die Lotabweichungen von Nordamerika eine kleine, nach Westen gerichtete Resultante ergeben, die sich durch noch so große Vermehrung der Stationen nicht forthebt. Fußnote: Ein Vorschlag Biedlingmeiers. Es ist mir bisher nicht möglich gewesen, die Frage näher zu untersuchen. Ende der Fußnote. Aber natürlich ist es ebenso gut möglich, dass diese Kraft keinen hinreichend großen Bruchteil der Schwere ausmacht, um mit dieser eine Resultante zu bilden, welche messbar vom astronomischen Lot abweicht. Ein Urteil darüber wird sich aber vielleicht einmal aus der Größe der Bewegung und dem Zähigkeitskoeffizienten des Sima ableiten lassen. Ein Rundblick im Planetensystem dürfte weitere Bedenken zerstreuen, indem er zeigt, dass Verschiebung und Zusammenschub der äußeren Gesteinshaut offenbar bei allen Himmelskörpern vorkommt. Man könnte schon an die Sonnenflecken erinnern, die in verschiedenen Abständen vom Sonnenäquator verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten ergeben. Doch spielen sich diese Vorgänge in der photosphärischen Glutwolke ab, die sich nicht ohne weiteres mit der festen Erdoberfläche vergleichen lässt. Die Merkuroberfläche ist unbekannt und Venus ist durch eine geschlossene Wasserwolke umhüllt. Der Mond bietet uns ein fremdartiges Oberflächenbild, dessen Deutung noch strittig ist. Wenngleich die dunklen Marebecken vielleicht als Sima-Flächen gegenüber den höher gelegenen, helleren, anscheinend salischen Rindenteilen angesprochen werden dürfen, so lassen sie sich doch genetisch meines Erachtens nicht mit den irdischen Ozeanbecken identifizieren, da eine ununterbrochene Kette von Übergangsformen, von ihnen über die Ringebenen bis zu den Kratern mit Zentralberg, vorhanden ist. Die einzigen Erscheinungen, welche hier unbestritten mit irdischen vergleichbar sind, sind die Rillen. Hiernach hat die Mondrinde bereits Spalten, Grabenbrüche, gebildet. Zu einem Aufreißen und einer fortschreitenden Erweiterung derselben ist es aber anscheinend nicht gekommen. Bei dem ebenfalls noch kleinen Mars, dessen Durchmesser fast nur halb so groß wie der der Erde ist, liegt es sehr nahe, die Meere mit Simaflächen, die Festländer mit der salischen Rinde zu identifizieren. Trifft diese Auffassung zu, so ist die Marsrinde nur einem erheblich geringeren Zusammenschub ausgesetzt gewesen als die Erde, da auf dem Mars die salischen, auf der Erde die Simaflächen weit überwiegen, so dass Mars in dieser Hinsicht ebenso wie nach der Größe zwischen Mond und Erde zu setzen wäre. Auf der Jupiteroberfläche verdient besonders der rote Fleck Beachtung. Da er schon 1878 entdeckt wurde, ja nach Kritzinger auf älteren Zeichnungen sogar bis 1831 zurückverfolgt werden kann und sich noch heute in wesentlich unveränderter Form zeigt, muss er offenbar dem festen, das heißt nach unserer Auffassung zähflüssigen, Kern des Planeten angehören. Dieser Fleck hat sich um sehr erhebliche Beträge nach wechselnden Richtungen verschoben, wie daraus hervorgeht, dass die aus seiner Wiederkehr berechnete Rotationsgeschwindigkeit nicht konstant ist. Lohse hat aus diesen Beobachtungen umgekehrt unter Voraussetzung konstanter Rotation die Änderungen der jovizentrischen Länge des Flecks abgeleitet und ist zu dem Resultat gekommen, dass derselbe zwischen 1878 und 1892 fast drei Viertel des Jupiterumfanges zurückgelegt hat, dann wieder um ein Viertel desselben zurückgewandert ist, um mit dem Jahre 1900 wieder die Bewegung in der früheren Richtung aufzunehmen, in der er bis 1910 bereits wieder 25 Grad zurückgelegt hat. Hier handelt es sich also um Verschiebungen, die schon in wenigen Jahrzehnten das leisten, wozu auf der Erde geologische Zeiträume erforderlich sind. Nun scheint Jupiter nach allem, was wir von ihm wissen, eine erheblich höhere Eigentemperatur zu besitzen als die Erde, wodurch das Sima leichtflüssiger wird und schnellere Verschiebungen gestattet. Dazu kommt aber noch der Einfluss der größeren Masse, welche 320 Mal so groß ist wie die Erdmasse. Da nämlich die verschiebenden Kräfte jedenfalls Massenkräfte sind, also mit der Größe der Weltkörper wachsen, während die Widerstände als Molekularkräfte von ihr unabhängig sind, so ist auch unter gleichen physikalischen Bedingungen zu erwarten, dass größere Weltkörper sich leichtflüssiger verhalten als kleine. Gerade darin liegt eine gewisse Überzeugungskraft dieser Betrachtungen, dass sich in Bezug auf Zerspaltung und Verschiebungen der Rinde bei Jupiter, Erde, Mars und Mond gerade dieselbe Abstufung zeigt, welche auch den Größen entspricht. Ende von Kapitel 8. Kapitel 9 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Avai im Juni 2012. Neuntes Kapitel: Der Atlantische Ozean. Dieses und das folgende Kapitel enthalten das wichtigste Beweismaterial für die Verschiebungstheorie. Die großzügige Parallelität der atlantischen Küsten, welche bereits Pickering auf den Gedanken unmittelbarer Zusammengehörigkeit brachte und auch den Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung gebildet hat, ist bereits ein nicht zu unterschätzendes Argument für die Annahme, dass dieselben die Ränder einer ungeheuer erweiterten Spalte darstellen. Betrachten wir zum Beispiel die Küstenlinien Südamerikas und Afrikas, wo jeder Vorsprung auf der einen Seite in eine entsprechende Ausbuchtung der anderen Seite hineinpasst. Durch Einbruch des Zwischenlandes von 5000 Kilometern Breite kann keine derartige Konkurrenz entstehen. Schon bei flüchtiger Betrachtung der Karte erkennt man auch, wie sich hüben und drüben Gebirge, Grönland, Skandinavien, Bruchzonen, Mittelamerika, Mittelmeer und Tafelländer, Südamerika, Afrika, entsprechen. Indessen genügt die bloße Betrachtung der Karte natürlich nicht. Wollen wir die Verschiebungstheorie wirklich prüfen, so haben wir uns zunächst mit der Frage auseinanderzusetzen, ob überhaupt aus paläontologischen Gründen eine frühere Landverbindung der amerikanischen Schollen mit Europa-Afrika anzunehmen ist und, wenn dies der Fall ist, warum dann die Annahme von Verschiebungen derjenigen von versunkenen Landbrücken vorzuziehen ist. Was zunächst Südamerika und Afrika betrifft, so sind Geologen und Biogeographen einig darin, dass hier im Mesozoikum in breiter Front Landverbindung bestand. Von Ihering nannte diesen angeblich versunkenen brasilo-afrikanischen Kontinent Archhelenis. Durch die neueren Arbeiten dieses Autors und anderer wie Ortmann, Stromer, Keilhack und Eigenmann ist auch der Zeitpunkt, zu welchem die Verbindung abbrach, mit immer wachsender Sicherheit in die Tertiärperiode, und zwar etwa in das Ende des Eozäns oder Anfang des Oligozäns verlegt worden. Fußnote: Innerhalb der fünf Hauptteile der Tertiärperiode Paläozän, Eozän, Oligozän, Miozän und Pliozän geben Haug und E. Kaiser für die Trennung an, jedenfalls vor Beginn des Miozäns, von Ihering, Ortmann und Stromer Eozän. Letzterer und Eigenmann wollen für das Untereozän noch Verbindung annehmen. Ende der Fußnote. Auch zwischen Europa und Nordamerika wird für die ältere Tertiärzeit noch eine breite Landverbindung angenommen, die den Austausch der Formen ermöglichte und welche, schon im Oligozän behindert, im Miozän ganz aufhörte. Indessen zeigt eine Reihe noch später gemeinsam in Europa und Nordamerika auftretender Formen, dass an einzelnen Stellen sogar noch bis in die Eiszeit hinein Landverbindung zwischen Europa und Amerika bestanden hat. Wir erwähnen nur einige Argumente von allgemeinerem Interesse. Die Familie der Barsche fehlt im ganzen Westen Nordamerikas, ebenso im ganzen Osten Asiens, kann also nicht über die Beringstraße nach Amerika eingewandert sein. Das gemeine Heidekraut, Calluna vulgaris, findet sich außerhalb Europas nur in Neufundland und den südlich daran grenzenden Gebieten, und umgekehrt sind besonders viele nordamerikanische Arten in Europa ganz auf den Westen Irlands beschränkt, so dass Neufundland und Irland als die Pfeiler einer letzten Brücke erscheinen. Daneben finden sich aber auch Anzeichen dafür, dass noch eine andere Brücke weiter im Norden, über Island und Grönland, bestanden hat. Ja, man hat bisher wohl meist angenommen, dass der gesamte letzte Formenaustausch über diese nördliche Brücke gewandert ist. Ein Beispiel dafür bietet die Gartenschnecke, Helix hortensis, welche außer in Europa auch auf Island, Grönland, Labrador, Neufundland und bis in den Osten der Union hinein vorkommt. Besonders lehrreich sind in dieser Hinsicht auch die Untersuchungen Warmings und Nathorsts über die grönländische Flora, welche zeigen, dass an der Südostküste Grönlands, also gerade auf der Strecke, die nach der Verschiebungstheorie noch im Diluvium Skandinavien und Nordschottland vorgelagert war, die europäischen Elemente überwiegen, während auf der ganzen übrigen grönländischen Küste der amerikanische Einfluss vorherrscht. Eine andere Beziehung besteht zwischen Nord- und Südamerika. Wie von Osborn zuerst vermutet und dann von Scharf näher ausgeführt wurde, hat auch zwischen diesen beiden Schollen bis zum Beginn des Tertiärs ungehinderte Landverbindung bestanden, die dann abbrach und erst gegen Ende der Tertiärzeit, nach E. Kaiser im Pliozän, in dem beschränkten Maße, wie es das heutige Mittelamerika gestattet, wiederhergestellt wurde. Bisher hat man diese vortertiäre Landbrücke meist im Westen, im Gebiet der Galapagos, gesucht. Nach unseren Annahmen wurde sie wohl einfach durch das nordwestliche Afrika gebildet. Alle diese paläontologischen und biologischen Beziehungen könnten nun an sich ebenso gut durch versunkene Zwischenländer als durch Verschiebungen der Kontinente erklärt werden, wenn das Versinken größerer Landflächen nicht schon physikalisch unmöglich wäre. Wir können aber noch ein letztes Experimentum Crucis erhalten, dessen Kompetenz zur endgültigen Entscheidung dieser Frage wohl von niemandem in Zweifel gezogen werden kann. Und dies besteht in einem Vergleich des inneren Baues der beiderseitigen Küsten des Atlantik. Denn eins ist klar, haben die Schollen stets in dem heutigen Abstande von 4.000 bis 5.000 Kilometer voneinander gelegen, so müssen sich notwendigerweise bei der Zusammenfügung Unstimmigkeiten der Struktur ergeben. Und wenn umgekehrt auf der ganzen Linie die Struktur der einen Seite als die genaue Verlängerung der anderen Seite erscheint, so ist dies ein exakter Beweis dafür, dass die Küsten Spaltenränder darstellen. Beginnen wir im Norden. In Nordostgrönland steht auf 81 Grad Breite, je am Meere abbrechend, ein vereinzelter, noch ungefalteter Rest karbonischer Ablagerungen an, welche in gleicher Weise an der gegenüberliegenden Kante Spitzbergens wiedergefunden werden, so dass man den Eindruck erhält, als seien beide Vorkommnisse erst in jüngerer Zeit durch eine Spalte getrennt worden. Von 75 Grad ab südwärts beginnen auf grönländischer Seite die Reste einer großen tertiären Basaltdecke, welche hier namentlich die große, den Scoresby-Sund im Süden begrenzende Halbinsel zusammensetzt. Außer dem losgelösten und halbwegs mitwandernden Jan Mayen gehören hierzu namentlich Island und die Färöer, und weiter südlich taucht diese Basaltzone wieder am Nordrande Englands auf. Ihre Verlagerung von der grönländischen Seite im Norden zur europäischen im Süden entspricht, wie später gezeigt werden wird, dem Umstande, dass an dieser Stelle die sonst einfache Spalte sich in zwei parallele Spalten auflöste, welche Island und die Färöer einschlossen. Auch zwischen Grönland und Nordamerika herrscht die geforderte Übereinstimmung. Bei Kap Farvel und nordwestlich davon treten vielfach präkambrische Intrusivgesteine im Gneis auf, welche man amerikanischerseits auf der Nordseite der Belle Isle-Straße wiederfindet. Beim Smith-Sund und Robson-Kanal im Nordwesten Grönlands besteht die Verschiebung nicht in einem Auseinanderziehen der Spaltenränder, sondern in einer horizontalen Verwerfung von großen Dimensionen. Grinnell-Land gleitet an Grönland entlang, wodurch wohl auch die merkwürdig geradlinige Begrenzung der beiden Schollen erzeugt wird. Man kann diese Verschiebung in dem verkleinerten Ausschnitt aus der geologischen Karte von Nordamerika, Figur 15, erkennen, wenn man die Grenze zwischen Devon und Trias aufsucht, welche in Grinnell-Land auf 80 Grad 10 Minuten, in Grönland auf 81 Grad 30 Minuten liegt. Diese Übereinstimmungen beziehen sich freilich zunächst nur auf relativ benachbarte Küsten. Erheblich beweiskräftiger werden deshalb diejenigen zwischen Europa und Nordamerika selber sein. Dem sehr alten, algonkischen Gneisgebirge der Lofoten, Hebriden und von Nordschottland entsprechen drüben die Gneisgebirge von Cumberland und Labrador, welche bis an die Belle Isle-Straße nach Süden reichen und sich weit nach Kanada hineinziehen. Die Streichrichtung der Faltung ist in Europa Nordost-Südwest, in Amerika Ost-West bis Nordost-Südwest. Daquet bemerkt hierzu, daraus kann man folgern, dass die Kette über den Nordatlantischen Ozean hinüberreichte. Das versunkene Verbindungsglied müsste allerdings die respektable Länge von 3000 Kilometern besitzen, und außerdem liegt die amerikanische Fortsetzung heute gar nicht in der Verlängerung des europäischen Gebirgszuges, welche vielmehr mehrere tausend Kilometer an jenem vorbei nach Südamerika weist. Bei dem rekonstruktiven Zusammenfügen der Schollen nach der Verschiebungstheorie erfährt dagegen das amerikanische Gebirge gerade eine solche Querversetzung nach Osten, dass es in die unmittelbare Verlängerung des europäischen zu liegen kommt. In Europa folgen, südlich daran anschließend, die Faltenzüge eines etwas jüngeren, zwischen Silur und Devon aufgeworfenen Gebirges, welches sich durch Norwegen und Nordengland hindurchzieht. Süss nennt es das Kaledonische Gebirge. Seine direkte Fortsetzung ist auf amerikanischer Seite in der nördlichen Hälfte Neufundlands zu finden, welche sich bei unserer Rekonstruktion genau an das europäische Ende des Gebirges anschließt. Am schlagendsten ist aber diese Übereinstimmung bei dem wiederum südlich sich anschließenden karbonischen Faltengebirge, welches Süß das Amorikanische Gebirge nennt und welches die Kohlenlager Nordamerikas als die unmittelbare Fortsetzung der europäischen erscheinen lässt. Dies, heute schon stark eingeebnete Gebirge, zieht sich in Europa, aus dem Inneren des Kontinents kommend, in bogenförmigem Verlauf zuerst gegen West-Nordwest, dann gegen West, um an der Südwestküste von Irland und der Bretagne jäh abzubrechen, eine wild zerrissene Küste, sogenannte Riasküste, bildend. Allen sonstigen Erfahrungen widersprechend wäre die Annahme, dass die Riasküste zwischen Dingelbay und La Rochelle das natürliche Ende dieses mächtigen Aufbaues sei. Seine Fortsetzung ist unter dem Atlantischen Ozean und jenseits desselben zu suchen. Süß. Die Fortsetzung auf amerikanischer Seite bilden, wie Bertrand zuerst 1887 entdeckte, die Ausläufer der Appalachen auf Neuschottland und dem südöstlichen Neufundland. Hier endigt gleichfalls ein karbonisches Faltengebirge, ebenso wie das europäische nach Norden gefaltet, je in Gestalt einer typischen Riasküste im Meer, nachdem es aus nordöstlicher, zuvor östlicher Richtung angenommen hat. Fauna und Flora beiderseits zeigen nicht nur für die karbonische Zeit, sondern auch für die älteren Schichten eine mit wachsendem Beobachtungsmaterial immer klarer erkannte Identität. Auf die zahlreichen Arbeiten hierüber von Dawson, Bertrand, Walcott, Ami, Salter und anderen können wir hier nicht eingehen. Das Abbrechen dieser transatlantischen Altaiden, wie Süß sie auch nennt, gerade an denjenigen Stellen der beiden Küsten, an welchen wir oben aus biologischen Gründen eine letzte Brücke zwischen den beiden Kontinenten vermuten mussten, bildet ein starkes Argument gegen das Versinken des Zwischenlandes. Müsste doch, was Penck bereits als Schwierigkeit hervorgehoben hat, das versunkene Stück größer gewesen sein als die uns bekannte Erstreckung. Auf der Verbindungslinie liegen einige vereinzelte Erhöhungen des Meeresbodens, die man bisher als Gipfel der versunkenen Kette betrachtet hat. Ein Argument gegen die Verschiebungstheorie lässt sich hieraus aber nicht ableiten, da es gerade bei Riasküsten sehr plausibel erscheint, dass sich während der Verschiebung von ihnen kleinere Brocken ablösen und stecken bleiben. Fast in dasselbe Gebiet fallen auch die Endmoränen der großen diluvialen Inlandeiskappen Nordamerikas und Europas. Auch diese fügen sich bei der Rekonstruktion ohne Knick zusammen, wie noch weiter unten an der Hand der Figur 20 erläutert werden wird, was sehr unwahrscheinlich wäre, wenn die Küsten nicht zur Zeit ihrer Ablagerung wirklich zusammengehangen hätten. Das Atlasgebirge in Nordafrika ist das einzige Gebilde, bei welchem eine solche Fortsetzung auf amerikanischer Seite nicht zu finden ist. Gentil betrachtet allerdings nicht nur die Kanaren, Kapverden und Azoren als dessen westlichste Vorposten, sondern will sogar eine Fortsetzung in den gleichalterigen mittelamerikanischen Gebirgen, speziell den Antillen, sehen. Indessen hat Jaworski jüngst mit Recht betont, dass dies mit der allgemein angenommenen Auffassung von Süß unvereinbar ist, welcher den östlichsten Kordillerenbogen Südamerikas in die kleinen Antillen übergehen und also wieder nach Westen umbiegen lässt, ohne dass dabei Ausläufer nach Osten entsendet werden. Indessen gibt das Fehlen einer Verbindung hier nicht nur kein Argument gegen die Verschiebungstheorie, sondern eher eine Bestätigung, denn die Faltung des Atlas ist, ebenso wie die der Antillen, tertiären Ursprungs. Ein Hinüberreichen von der einen Seite zur anderen können wir aber natürlich nur bei solchen Strukturen erwarten, deren Entstehung vor der Trennung der Schollen lag. Fußnote: Die Kanaren müssen allerdings auch nach der Verschiebungstheorie als losgelöste und bereits etwas abgetriebene Randstücke des Atlas betrachtet werden. Gagel kommt in der Tat für sie und Madeira zu dem Schluss, dass diese Inseln abgesprengte Reste des europäisch-afrikanischen Kontinents sind, von dem sie erst in verhältnismäßig junger Zeit getrennt wurden. Ende der Fußnote. Um Afrika mit Südamerika zu vergleichen, benutzen wir die in Figur 16 wiedergegebene, von Lemoine entworfene Karte der Streichrichtungen im nordwestlichen Afrika. Beide Kontinente bestehen nämlich aus sehr alten, gefalteten Gneismassiven, in welchen zwei verschiedene Streichrichtungen vorkommen. Wie das Kärtchen zeigt, herrscht im Sudan die nordöstliche Richtung, welche sich schon in dem geradlinigen, gleichgerichteten Oberlauf des Niger zeigt und noch bis Kamerun beobachtet wird. Sie schneidet die Küste unter etwa 45 Grad. Südlich von Kamerun dagegen, auf der Karte gerade noch erkennbar, tritt eine andere, jüngere Streichrichtung auf, welche von Nord nach Süd weist und also hier der Küste parallel läuft. Den genau entsprechenden Wechsel der Streichrichtung finden wir nach Süß in Südamerika wieder. Die Karte des östlichen Guyana zeigt mehr oder minder ostwestliches Streichen der alten Felsarten, aus welchen dieses Gebiet besteht. Auch die eingelagerten paläozoischen Schichten, welche den nördlichen Teil der Mulde des Amazonas ausmachen, verfolgen diese Richtung, und der Verlauf der Küste von Cayenne gegen die Mündung des Amazonas ist daher quer auf das Streichen. Soweit der Bau Brasiliens heute bekannt ist, muss angenommen werden, dass auch bis Kap Santa Roque der Umriss des Festlandes das Streichen des Gebirges quert, aber von diesem Vorgebirge an wird allerdings bis nach Uruguay hinab die Lage der Küste durch das Gebirge vorgezeichnet. Bei diesen Streichrichtungen ist zu berücksichtigen, dass Südamerika sich nach der Verschiebungstheorie nicht unerheblich gedreht hat. Schieben wir es wieder an Afrika heran, so erscheint die durch den Amazonas charakterisierte Streichrichtung an seiner Nordküste als eine natürliche Fortsetzung derjenigen des Sudan, und südlich von Kap Santa Roque bzw. Kamerun bleiben die Streichrichtungen beiderseits dem Küstenverlauf mit seinen Krümmungen parallel. Auch diese Übereinstimmung würde bei einem Versinken des Zwischenlandes ganz unverständlich sein. Diese tektonischen Beziehungen haben sich seit meiner ersten Veröffentlichung bereits um eine weitere, sehr wichtige vermehrt. Keidel konnte auf dem Internationalen Geologenkongress in Toronto 1914 zeigen, dass das höchst eigenartige, gegen das übrige Afrika scharf abstechende Kapgebirge sich nach Südamerika in Gestalt der Sierren südlich von Buenos Aires fortsetzt, welche in Bau und Geschichte vollkommen mit ihm übereinstimmen. Hier müsste man bei unveränderlicher Entfernung der Kontinente annehmen, dass eine Verbindungskette von 6.700 Kilometern Länge versunken sei, um die beiden Stümpfe im Osten und Westen miteinander zu verbinden. Bei dem rekonstruktiven Zusammenfügen der südamerikanischen und afrikanischen Scholle werden dagegen die beiden Partien gerade zur Berührung gebracht. Will man die vorgebrachten Übereinstimmungen hinsichtlich ihrer Beweiskraft richtig bewerten, so muss daran erinnert werden, dass die Wahrscheinlichkeit der Verschiebungstheorie nicht einfach proportional der Anzahl dieser Übereinstimmungen wächst, sondern nach einer höheren Potenz derselben. Es ist deshalb meines Erachtens nicht mehr möglich, an der prinzipiellen Richtigkeit dieser Theorie zu zweifeln. In Figur 17 ist der Versuch gemacht worden, die Lage der atlantischen Grenzschollen in der Zeit vor der Entstehung des Atlantik zu rekonstruieren. Die Verteilung von Wasser und Land ist dabei nicht zur Darstellung gelangt, sondern nur die relative Lage der Kontinentalschollen einschließlich ihrer Schelfe. Den eigentlichen Inhalt des Kärtchens bilden also die starken Umrisslinien der letzteren, während die heutigen Küstenlinien nur zum Zweck leichteren Wiedererkennens eingetragen wurden. Die Projektion ist etwa diejenige auf einen Zylinder, welcher den Meridian von Greenwich berührt. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass ein solcher Versuch heute noch manches willkürliche oder doch geologisch noch nicht hinreichend begründete enthalten muss. Missgriffe hierin bedeuten natürlich noch nicht die Unrichtigkeit der Verschiebungstheorie an sich. Im Einzelnen wurden folgende Annahmen gemacht. Die Anden, der Atlas und das europäische System alpiner Faltungen waren noch ungefaltete Schelfe und sind daher stark verbreitert dargestellt. Hierdurch rückt namentlich Osteuropa erheblich von Afrika ab. Andererseits war wohl auch der heutige scharfe Knick zwischen der nordamerikanischen Westküste und Alaska noch nicht vorhanden. Durch diese beiden Änderungen gelingt es, die Schollen um Grönland zum Schließen zu bringen. Besonders unsicher ist die Auffassung noch bei Spanien und Mittelamerika. Madagaskar wurde noch mitgenommen, dagegen Indien, Australien und Antarktika als zu unsicher fortgelassen. Die in der Karte dargestellte Angliederung Islands und der Färöer scheint mir besonders durch den Verlauf der Tiefenlinien in ihrer heutigen Umgebung wahrscheinlich. Diese Gebiete lagen also im Tertiär wie ein Puffer zwischen den beiden gegeneinander arbeitenden Schollenrändern Norwegens und Grönlands, womit wohl die großen Basaltergüsse zusammenhängen. Grönland erscheint verzerrt. Seine heutige Gestalt hat es durch Verkürzung in Nord-Süd-Richtung und durch eine Biegung der Südspitze nach Osten erhalten. Die Abrolhos-Bank an der Südostküste Brasiliens wurde fortgelassen. Schon ihre unregelmäßige Form legt die Vermutung nahe, dass sie nicht einen alten Schelf, sondern wohl eher geschmolzene salische Massen von der Unterseite der Schollen darstellt. Auch das Niger-Delta musste natürlich fortgelassen werden. Es sei an dieser Stelle gleich noch die Frage erörtert, wie sich die Entstehung der mittelatlantischen Bodenschwelle vom Standpunkt der Verschiebungstheorie aus deuten lässt. Aus isostatischen Gründen muss sie wohl aus leichtem Material bestehen, welches eben wegen seiner Leichtigkeit wahrscheinlich von den Kontinenten stammt, sei es von oben, Sedimente, oder sei es von unten, geschmolzenes Saal. Man darf jedenfalls wohl annehmen, dass es sich um die ehemalige Grabensohle handelt, aus der Zeit, als der Atlantik erst einen relativ schmalen Grabenbruch darstellte, der mit abgesunkenen Randpartien, Küstensedimenten und vielleicht auch geschmolzenen salischen Massen angefüllt war. Die Inseln, welche heute die lange Bodenschwelle krönen, sind wohl alle bereits zu dieser Zeit als Bruchstücke der Spaltenränder entstanden. Als sich dann im weiteren Verlauf der Verschiebung die atlantische Sima-Oberfläche wie Gummi auseinanderzog, nahm dieses sprödere Material an der Ausdehnung nicht teil, sondern blieb gesammelt, stets die Mitte zwischen beiden Kontinenten haltend. Die sogenannten Tiefseesande mit Mineralkomponenten bis zu 0,2 mm Durchmesser, die offenbar in Küstennähe abgelagert sind, aber von den beiden deutschen Südpolarexpeditionen unter von Drygalski und Filchner mitten im Ozean entdeckt wurden, scheinen besonders auf ein solches Ziehen des Meeresbodens hinzudeuten, da nur auf diese Weise alle Teile desselben früher küstennah gewesen sein können. Ende von Kapitel 9. Kapitel 10 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Abai im Juni 2012. 10. Kapitel Gondwanaland. Für die südliche Halbkugel haben die paläontologischen Untersuchungen zu einem sehr merkwürdigen Resultat geführt, nämlich zur Annahme eines ehemaligen großen Kontinents, des Gondwanalandes, welcher Südamerika mit Südafrika, Vorderindien und Australien verband. Hiervon ist der Zusammenhang von Südamerika und Afrika bereits im vorigen Kapitel erörtert worden. Wegen der besonders nahen Verwandtschaft Vorderindiens mit Madagaskar hat man speziell eine langgestreckte indomadagassische Halbinsel Lemuria angenommen, die vom afrikanischen Block schon seit der Triaszeit durch einen, dem heutigen Mosambikkanal und seiner nördlichen Fortsetzung, entsprechenden Meeresarm getrennt war, im Tertiär aber bis auf den heutigen Rest versunken sein soll. Auch die Trennung Australiens von Afrika und Vorderindien wird in die Triaszeit gesetzt, denn im Perm bestand die Verbindung noch, während sie in der Juraperiode bereits endgültig erloschen war. Dagegen hat Australien, wie Hadley, Osborne und andere betont haben, noch im Anfange des Quartärs eine Landverbindung mit Südamerika gehabt. Diese Verbindung ging aber wohl über Antarktika, welches ja auf dem größten Kreise zwischen den beiden Kontinenten liegt und also den nächsten Weg bietet. Auf eine nähere Begründung dieser Resultate kann hier nicht eingegangen werden. Es sei vielmehr in dieser Hinsicht auf die geologische Fachliteratur verwiesen. Nach den bisherigen Anschauungen wurden diese Landverbindungen dadurch gebildet, dass das ganze Gebiet des Indischen und Südatlantischen Ozeans im Mesozoikum ein einziger zusammenhängender Kontinent war, welcher in der späteren Zeit bis auf zerstreute Bruchstücke, die heutigen Kontinente, versank. Auch abgesehen von der Schwierigkeit der Unterbringung der Wassermassen und den prinzipiellen Bedenken gegen das Versinken größerer Kontinente überhaupt, leuchtet das Missliche einer solchen Annahme sofort ein, wenn man einen Erdglobus betrachtet. Vorderindien liegt von den südamerikanischen Fundstätten, welche so überraschende Gleichheit zeigen, um etwa 120 Grad, auf dem größten Kreise gemessen, entfernt, das heißt etwa ebenso viel wie die chinesische Küste von Nordwestafrika oder wie Alaska von Argentinien. Heute sind derartig entfernte Gebiete auch bei ungehinderter Landverbindung in floristischer und faunistischer Hinsicht keineswegs identisch. Dürfen wir da überhaupt voraussetzen, dass eine ehemalige Landverbindung genügt, um die Identität der fossilen Fauna und Flora zu erklären? Warum zeigt sich, wenn Landbrücken genügen, nicht auch dieselbe Übereinstimmung zwischen Vorderindien und Asien? Warum liegt Ersteres überhaupt ringsum ein Bruchstück, süß, in so gänzlich fremdartiger Umgebung? Und weiter, woher dann die merkwürdige Wallace-Grenze, jene unsichtbare Scheidewand zwischen der australischen und hinterindischen Fauna, welche bewirkt, dass die nächsten Verwandten der australischen Tierwelt nicht auf den so nahen Sunda-Inseln, sondern auf dem fast um einen Erdquadranten entfernten Südamerika zu finden sind? Diese Verhältnisse der Südhalbkugel legen von vornherein den Gedanken an eine Verschiebung der Kontinente viel näher als an versunkene Landbrücken, und sie tun dies, wie gezeigt werden wird, umso entschiedener, je näher man auf die Einzelheiten eingeht. Wir wollen auch hier die Tatsachen, die für die Realität dieser Verschiebungen sprechen, kurz betrachten und verweilen zunächst bei dem, was das Kartenbild uns lehrt. Die riesigen, wesentlich im Tertiär gebildeten Falten des Himalaya-Gebirges bedeuten den Zusammenschub eines erheblichen Stückes der Erdrinde, durch dessen Rekonstruktion die Umrisse des asiatischen Kontinents ganz andere werden. Wahrscheinlich nimmt das ganze östliche Asien über Tibet und die Mongolei hinweg, bis zum Baikalsee und vielleicht sogar bis zur Beringstraße an diesem Zusammenschub teil. Beschränken wir uns aber auf die höchste, im Mittel etwa 4000 Meter über dem Meere liegende Region, die in der Schubrichtung 1000 Kilometer misst, und nehmen wir, trotz der größeren Höhe, nur eine gleiche Verkürzung wie bei den Alpen, nämlich auf den vierten Teil ihrer ursprünglichen Erstreckung, an, so erhalten wir eine Verschiebung Vorderindiens um 3000 Kilometer, sodass es vor dem Zusammenschub neben Madagaskar gelegen hätte. Fußnote. Nicht unerwähnt möchte ich eine scheinbare Schwierigkeit lassen. Aus der mittleren Seehöhe eines Gebirges kann man näherungsweise auf die Verdickung der Kontinentalscholle und hieraus wieder auf den Betrag des horizontalen Zusammenschubes schließen. Nimmt man zum Beispiel an, dass das Gebirgsland vor dem Zusammenschub einen Schelf bildete, dessen Oberfläche 200 Meter unter dem Meere lag, und dass die spezifischen Gewichte des Sal und des Sima 2,8 und 2,9 sind, so folgt für eine mittlere Seehöhe des Gebirges von 2000, 4000 Metern eine Verkürzung auf 0,6, 0,4 der ursprünglichen Breite. Aus der mittleren Seehöhe der Alpen würde man hiernach für dies Gebirge einen Zusammenschub berechnen, wie er zwar den älteren Anschauungen entsprach, aber mit dem heute erkannten Deckfaltenbau unvereinbar ist. Auch für Vorderindien erhält man durch diese Rechnung nur eine Verschiebung um höchstens 1500 Kilometer, was als zu klein erscheint. Es wurde schon weiter oben die Vermutung angesprochen, dass gelegentlich auch geschmolzenes Sal an der Unterseite der Kontinentalschollen vorkommt. Die tief in das Sima hinabgesenkten unteren Partien von Gebirgsschollen sind einer solchen Schmelzung von unten her besonders ausgesetzt, und da das geschmolzene Material hier leicht zur Seite ausweichen oder von der Sima-Strömung entführt werden kann, so ist vielleicht die Annahme berechtigt, dass die angeführte Unstimmigkeit auf eine Abschmelzung der nach unten gerichteten Schollenverdickung zurückzuführen ist. Ende der Fußnote. Dieser Zusammenschub der ehemaligen lemurischen Halbinsel ist wohl nicht auf eine an der Kontinentalscholle angreifende Kraft, die diese über das Sima hinweg verschiebt, sondern auf eine Strömung im Sima zurückzuführen, welche, von Südafrika kommend, Vorderindien passiv mit sich führt, um es gegen Hochasien zusammenzuschieben. Wegen des Widerstandes, den die Scholle hier erfährt, kann ihre Geschwindigkeit natürlich nicht so groß sein wie die der Sima-Strömung. Letztere drängt nach, biegt die etwas schräg zur Bewegung liegende indische Halbinsel nach Osten und ist im Begriff, das sich lösende Ceylon zu entführen. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass Indiens höchste Erhebungen an der rückwärtigen Südwestküste liegen, gegen welche das Sima drängt. Als Begleiterscheinungen dieses Sima-Stromes dürften weiter auch gewisse Züge im Bau von Ostafrika und Arabien einerseits und von Hinterindien andererseits aufzufassen sein, welche auf ein Mitschleppen dieser Teile nach Nordosten hindeuten. Hierher gehören namentlich die früher beschriebenen Brüche und Gräben von Ostafrika. Die Zugkraft, durch welche sie aufgerissen wurden, war offenbar nicht nach Osten, sondern Nordosten gerichtet. Wenngleich die Spaltenwände dieser Gräben wohl nicht mehr genügend erhalten sind, um die Verschiebungen der östlichen Scholle nach Norden erkennen zu lassen, so ist die allgemeine Verbreiterung der Spalte im Roten Meere, also da, wo sie quer zur Zugrichtung verläuft, umso deutlicher. Die unsymmetrische Form der Somali-Halbinsel lässt sich vielleicht teilweise als eine nach der Spitze zunehmende Schleppung nach Nordosten auffassen, in derselben Weise, wie es früher für Südgrönland und Feuerland ausgeführt war. Die vor der Spitze der Halbinsel gelegene Insel Sokotra ist bereits im Begriff, nach Nordosten abzuwandern. Ob auch das abessinische Gebirge mit dieser Stauchung der Somali-Halbinsel in Verbindung gebracht werden darf, muss wohl dahingestellt bleiben. Ebenso wie die Frage, ob die Küstenseite des zwischen beiden gelegenen großen Senkungsdreiecks, nämlich die Küste zwischen Massawa und Berbera, etwa erst durch diese Stauchung ihre frühere Parallelität zur arabischen Küste eingebüßt hat. Dass auch Arabien den Zug nach Nordosten gespürt hat, scheint die Mündung des Persischen Golfs zu zeigen, wo die Ausläufer des Akdar-Gebirges wie ein Sporn in die persischen Gebirgsketten hineindrängen. Die fächerförmige Scharung der Bergketten des Hindukusch- und Solaiman-Gebirges erscheint als natürliche Folge des von Osten nach Westen abnehmenden Zusammenschubes. Ihr getreues Spiegelbild tritt auch am Ostrande des Zusammenschubes auf, wo die Bergketten von Burma aus der durch Annam, Malakka und Sumatra vorgezeichneten Richtung heraus bis zur Nord-Süd-Richtung herumgeschleppt werden. Der Knick der Malakka-Halbinsel und das besonders auf den Tiefenkarten erkennbare Aufbrechen der westlichsten Kette zwischen Burma und Sumatra zeigen, dass die Plastizität der Scholle bei dieser Schleppung nicht ausreichte, um Diskontinuitäten zu verhindern. Indessen zieht diese große Sima-Strömung, wie schon früher gelegentlich angedeutet wurde, noch weitere Kreise. Das ganze östliche Asien ist offenbar von dem Zusammenschub betroffen worden. Seine westliche Begrenzung findet letzterer in einem gestaffelten Faltensystem, welches besonders dicht und regelmäßig zwischen Hindukusch und Baikalsee ausgebildet ist, aber noch bis zur Beringstraße hinauf sich verfolgen lässt. Im Süden, schon durch den Knick zwischen Java und Sumatra charakterisiert, zeigt sich dieser Zusammenschub auch an der Ostküste Asiens in Gestalt der früher besprochenen bauchigen Küstenform, die mit ihren abgespaltenen Außenketten, den Inselgirlanden, diesem Teil der pazifischen Küste sein eigentümliches Gepräge verleiht. Die Sima-Strömung enthält hier offenbar bereits eine senkrecht zur Küste nach dem Ozean zugerichtete Komponente, ist also hier vielleicht nach Ost-Nordosten gerichtet. Da eine Fortleitung des Druckes von Vorderindien bis zur Beringstraße unmöglich erscheint, so müssen wir den Zusammenschub dieses Gebietes auf die Sima-Strömung zurückführen, welche Asien unterströmt und durch Reibung mit sich schleppt. Auch über Australien vermag schon die Karte, insbesondere die der Meerestiefen, manches auszusagen. Betrachten wir die beiden südlichsten Reihen der Sunda-Inseln. Die genau westöstlich streichende Java-Kette biegt sich bei Annäherung an die große Tafel Australien-Neuguinea in spiraligem Bogen allmählich nach Nordost, Nord, Nordwest, West, Südwest. Die ihr vorgelagerte Timor-Kette bezeugt schon durch ihre gestörte, wechselnde Richtung die Kollision mit dem australischen Schelf und wird weiterhin in derselben energischen Weise in einer Spirale zurückgebogen. Wir sehen hier das Bild zweier kollidierenden Erdteile. Die beiden ursprünglich geradlinigen, nach Osten weisenden Inselreihen werden von der aus Südosten herandrängenden australischen Tafel erfasst und vor sich hergeschoben. Die Ergänzung zu diesem Vorgang ist auf der Ostseite Neuguineas zu sehen. Von Südosten kommend hat Neuguinea die Inseln des Bismarck-Archipels gestreift, Neupommern an seinem früheren Südostende erfasst und mit sich geschleppt, die lange Insel um mehr als 90 Grad herumdrehend und sie halbkreisförmig biegend. Die tiefe Rinne, die der Meeresboden im Süden und Osten dieser Insel aufweist, zeugt von der Gewaltsamkeit dieses Vorganges, da das Sima sie noch nicht wieder auszufüllen vermocht hat. Diese aus der Karte abzulesenden Bewegungsverhältnisse bieten eine treffliche Erklärung der von Wallace zuerst entdeckten Tatsache, dass die Fauna und Flora Australiens und Neuguineas grundverschieden von derjenigen der Sunda-Inseln und Hinterindiens ist. So besteht zum Beispiel die Säugetierfauna Australiens wesentlich aus Beuteltieren, deren nächste Verwandte die südamerikanischen Beutelratten sind. In rezenter Zeit hat sich diese Grenze allerdings durch Formenaustausch namentlich zwischen Neuguinea und den benachbarten Sunda-Inseln schon erheblich verwischt. Australische Säugetiere dringen im Sunda-Archipel vor, sodass man die Säugetiergrenze, Wallace-Grenze, heute bereits zwischen den kleinen Sunda-Inseln Bali und Lombok hindurch und weiter durch die Makassar-Straße zieht, während andererseits der Dingo, wilder Hund, Nagetiere und Fledermäuse postdiluvianisch nach Australien einwanderten. Aber gerade dieser rezente Formenaustausch zeigt deutlicher als alle Vernunftschlüsse, dass sich die altertümliche Eigenart Australiens in seiner heutigen Lage niemals hätte entwickeln können. Man müsste alle Inseln in der Umgebung Neuguineas bis zu nachdiluvialer Zeit unter den Meeresspiegel versenken, was natürlich aus geologischen Gründen unmöglich ist, um eine hinreichende Isolierung Australiens zu erhalten, und selbst dann käme man nicht über die Schwierigkeit fort. Hier löst die Verschiebungstheorie mühelos ein bisher unlösbar erscheinendes Rätsel. Zwei unterseeische Brücken verbinden Neuguinea und Nordostaustralien mit den beiden neuseeländischen Inseln und scheinen den Weg der Verschiebung zu weisen, vielleicht als geschmolzene, zurückgebliebene Massen von der Unterseite der Scholle. Auch auf biologischem Wege ist Hadley bereits zu dem Resultat gekommen, dass Neuguinea mit Neukaledonien, den Neuen Hebriden und den Salomo-Inseln eine Einheit bildet. Fußnote: Cheeseman zählt hierzu auch die Kermadec-Inseln. Ende der Fußnote. Versetzen wir Australien an seine frühere Stelle zurück, so wird Neuseeland eine ihm, vermutlich in der Korallensee zwischen Neuguinea und Ostaustralien, vorgelagerte Girlande. Tasmanien reicht fast bis zum antarktischen Viktorialand und die australischen Kordilleren erscheinen als unmittelbare Fortsetzung des hohen Kettengebirges von Antarktika und damit der Anden. Dies Bewegungsbild Australiens ist ein anderes als dasjenige Indiens. Dort ein passives Mitschwimmen mit einer Sima-Strömung, hier Bewegung gegen das Sima. Die Girlande Neuseeland wird ja zurückgelassen und an der Vorderseite der Scholle, auf Neuguinea, türmt sich ein hohes, geologisch junges Gebirge auf, den Widerstand des Sima bezeugend. Fußnote: Es handelt sich aber mehr um einen Unterschied der Darstellung als der Sache. Da alle Bewegung, wie schon früher betont, relativ ist, könnte man sich bei Indien ebenso gut vorstellen, dass ganz Eurasien und auch Afrika sich nach Südwesten über das Sima verschieben, wobei die kleineren Teile, wie Indien, Madagaskar und so weiter, im Sima stecken bleiben. Nur könnten wir dann nicht mehr die Bewegung auf Afrika beziehen. Ende der Fußnote. Soweit das Kartenbild. Wenn es uns auch verhältnismäßig viel über die Bewegung der verschiedenen Kontinente sagt, so gibt es doch leider nicht wie beim Atlantik ausreichende Fingerzeige, in welcher Weise dieselben einst zusammengehangen haben. Die seitlichen Begrenzungen der langen lemurischen Halbinsel sind durch den Zusammenschub verloren gegangen und der in Frage kommende Küstenverlauf von Antarktika ist noch unbekannt. Die wenigen Anhaltspunkte, die sich unter diesen Umständen für die Rekonstruktion aus der Karte ablesen lassen, werden noch im Folgenden angeführt werden. Auch durch Heranziehung des geologischen Tatsachenmaterials ist die Unsicherheit der Rekonstruktion nicht zu beseitigen. Indessen lässt sich so viel zeigen, dass diese Tatsachen nicht nur überhaupt mit der Verschiebungstheorie harmonieren, sondern insbesondere durch dieselbe besser dargestellt werden als durch die Annahme versunkener Landbrücken. Ja, wir werden hier gerade auf einige der schlagendsten Beweise für die Verschiebungstheorie stoßen. Madagaskar besteht wie das südliche Afrika, mit Ausnahme des Kapgebirges, aus einer Tafel gefalteten Gneises, dessen Faltung hier wie dort von Nordosten nach Südwesten streicht. Es steht also hiernach nichts im Wege anzunehmen, dass beide früher unmittelbar zusammengehangen haben und dass Madagaskar erst im Tertiär sich durch Parallelverschiebung entfernt hat. Die Abrissstelle dürfte afrikanischerseits zwischen Mosambik und einem Punkte südlich der Delagoa-Bai zu suchen sein, wo die Küste hinreichend parallel zur madagassischen Westküste verläuft. Auf letzterer ist eine Serie mariner Sedimente zu finden, welche auch auf der afrikanischen Küste vorhanden ist, so dass schon vor der Abspaltung ein seichter Meeresarm die Länder getrennt haben muss. Damit stimmt überein, dass die madagassische Landfauna schon in der Trias von der afrikanischen abgesperrt wurde. Aber noch in der Mitte der Tertiärzeit, als Indien bereits abgerückt war, sind nach Lemoine zwei Tiere, der Potomochoerus und der Hippopotamus, von Afrika eingewandert, von denen er annimmt, dass sie höchstens einen Meeresarm von 30 Kilometern Breite durchschwimmen konnten. Erst nach dieser Zeit können also die Schollen voneinander abgerissen sein, wodurch wohl auch erklärt wird, warum Madagaskar gegenüber Vorderindien in der Wanderung nach Nordosten so weit zurückgeblieben ist. Andererseits wird hierdurch nahegelegt, dass die Abspaltung Madagaskars als Teilerscheinung in dem großen Bruchsystem der ostafrikanischen Gräben aufzufassen ist. Auch Vorderindien ist eine flache Tafel aus gefaltetem Gneis. Die Faltung desselben wirkt noch heute formengebend an dem uralten Arvali-Gebirge im äußersten Nordwesten, am Rande der Wüste Thar, und in den gleichfalls sehr alten Korana-Bergen. Nach Süß weist sie in ersterem nach Norden 36 Grad Osten, in letzterem nach Nordost. Beide Richtungen stimmen also hinreichend mit der afrikanischen und madagassischen Streichrichtung überein, um eine direkte Angliederung zulässig erscheinen zu lassen, zumal nach der geringen dazu nötigen Drehung Indiens. Übrigens tritt hier noch eine etwas jüngere, jedoch immer noch mesozoische Faltung in den Ghats von Nellore oder dem Vellakonda-Gebirge auf, welche von Nord nach Süd streicht und vielleicht mit der gleichfalls jüngeren nord-südlichen Streichrichtung in Afrika gleichzusetzen ist. Vielleicht darf man annehmen, dass die indische Westküste mit der Ostküste Madagaskars zusammengehangen hat. Beide Küsten bestehen aus einem auffällig geradlinigen Abbruch eines Gneisplateaus, der den Gedanken nahelegt, sie könnten sich nach der Spaltenbildung aneinander entlang verschoben haben, ähnlich wie Grinnell-Land und Grönland. Am nördlichen Ende dieses an beiden Küsten etwa 10 Breitengrade langen Abbruches treten beiderseits Basalte auf. In Indien ist es die bei 16 Grad Nordbreite beginnende Basaltdecke des Deccan, die aus dem Beginn des Tertiär stammt und deshalb vielleicht in ursächlichen Zusammenhang mit der Ablösung gebracht werden darf. Und auf Madagaskar ist der nördlichste Teil der Insel ganz aus zwei verschieden alten Basalten aufgebaut. Dass wir uns aber überhaupt auf dem Boden der Tatsachen befinden, wenn wir das Erlöschen der Landverbindung zwischen Indien und Afrika mit der Faltung des Himalaya in Zusammenhang bringen, geht aus der Gleichzeitigkeit beider Erscheinungen hervor. Wie alle größeren Gebirge ist auch der Himalaya das Produkt einer Mehrzahl von Stauungen, die Hauptrolle aber spielt diejenige in der jüngeren Tertiärzeit, deren Beginn also mit dem angeblichen Versinken von Lemuria zusammenfällt. Dass der Faltungsprozess aber auch heute noch andauert, dafür spricht unter anderem die starke zeitliche Veränderung der Schwerkraft, die am Fuße dieser Ketten durch wiederholte Messungen festgestellt wurde. Ob etwa die Ostküste Vorderindiens mit der australischen Westküste zusammengehangen hat, muss, wie gleich zu zeigen ist, unsicher bleiben. Sie stellt gleichfalls einen jähen Abbruch des Gneisplateaus dar. Eine Unterbrechung erfährt dies nur durch das grabenartig schmale Kohlengebiet des Gondavari, welches aus den unteren Gondwana-Schichten besteht. Die oberen Gondwana-Schichten liegen, der Küste folgend, diskordant quer über seinem Ende. Auch Australien, insbesondere sein südwestlicher Teil, wird von einer ähnlichen Gneistafel mit welliger Oberfläche gebildet, welche längs der Küste mit einem langen Steilrande, der Darling Range und ihrer nördlichen Fortsetzung, abbricht. Vor dem Steilrand liegt ein abgesunkener Streifen flachen Landes, der aus paläozoischen und mesozoischen Schichten aufgebaut und an wenigen Stellen von Basalten durchbrochen ist. Und vor diesem wieder ein schmaler, bisweilen ganz verschwindender Gneiszug an der Küste. Die genannten Sedimente enthalten am Irwin-Flusse auch ein Kohlengebiet. Ob aber diese australische Westküste als direkte Fortsetzung der indischen Ostküste betrachtet werden darf, muss jedenfalls einer genaueren geologischen Vergleichung vorbehalten bleiben, die mir nicht möglich ist. Auch die Streichrichtung der Gneisfaltung gibt keine Entscheidung. Nach Süß ist sie überall meridional gerichtet. Träfe die genannte Vermutung zu, so würde diese Streichrichtung durch die Drehung in Nordost-Südwest verwandelt und somit parallel zur Hauptrichtung in Afrika, Madagaskar und Indien. Wenn hiernach auch die Angliederung Australiens noch unsicher bleiben muss, so sieht man doch, dass sich prinzipielle geologische Bedenken vorläufig dabei anscheinend nicht ergeben. Die australische Südküste müsste, wenn unsere Vorstellungen zutreffen sollten, mit dem antarktischen Wilkesland und Kaiser-Wilhelms-Land zusammengehangen haben und noch westlichere Teile von Antarktika wieder direkt mit Afrika. Diese Gebiete sind aber heute noch allzu unbekannt, um hier diskutiert zu werden. Wegen der Beziehungen zu Neuseeland sind auch die geologischen Verhältnisse von Süd- und Ostaustralien von Interesse. Im Osten verlaufen die australischen Kordilleren längs der Küste von Süden nach Norden, um hier in einem staffelförmig nach Westen zurückweichenden Faltensystem, dessen einzelne Falten immer genau nordsüdlich verlaufen, zu endigen. ebenso wie bei den staffelförmigen Falten zwischen Hindukusch und Baikalsee, zeigt dies die seitliche Grenze des Zusammenschubes an. Die riesenhafte Andenfaltung, welche in Alaska beginnend durch vier Kontinente hindurchzieht, erreicht hier ihr Ende. Die westlichsten Ketten der australischen Kordilleren sind die ältesten, die östlichsten die jüngsten. Tasmanien bildet eine direkte Fortsetzung dieses Systems, dessen spiegelbildliche Ähnlichkeit mit den südamerikanischen Anden, wo wegen der Lage jenseits des Poles die östlichen Ketten die ältesten sind, sehr auffallend ist. Indessen fehlen in Australien die jüngsten Ketten. Süß findet sie in Neuseeland wieder und ist also nach der von ihm vertretenen Theorie zu der Annahme genötigt, das Kettengebirge habe die ganze Breite der Tasmansee erfüllt und sei bis auf die beiden Reste in Australien und Neuseeland versunken. Wie ungereimt diese Konsequenz der älteren Theorie ist, sieht man sofort, wenn man die Karte betrachtet. Die Tasmansee ist 2000 Kilometer breit. Das hier versunkene Kettengebirge hätte also die merkwürdige Eigenschaft, nicht nur alle übrigen auf der Erde im Betrage des Zusammenschubes um ein Vielfaches zu übertreffen, sondern auch ebenso breit wie lang zu sein, denn Spuren einer Fortsetzung lassen sich weder nach Nordost noch nach Südwest entdecken. Aber auch wenn wir uns das versunkene Zwischenland, um dieser Schwierigkeit zu entgehen, ungefaltet vorstellen, wird man zugeben müssen, dass hierdurch die Übereinstimmung mit Südamerika wieder aufgegeben wird. Es bedeutet also ohne Zweifel eine Vereinfachung, wenn wir annehmen, dass Neuseeland ohne Zwischenglied mit Australien zusammengehangen hat. Es sei noch bemerkt, dass die Ablösung Neuseelands offenbar erst in posttertiärer Zeit vor sich gegangen ist. Der breite Streifen tertiärer Sedimente, der die ganze Südkante Australiens begleitet und sich durch die Bassstraße hindurchzieht, findet sich erst auf Neuseeland wieder, während die australische Ostküste völlig frei von ihnen ist. Hieraus scheint hervorzugehen, dass im Tertiär Neuseeland noch fest mit Australien zusammenhing. Die zwischen beiden gelegene Lord Howe-Insel kann sich sogar erst in jüngster Zeit von Australien getrennt haben. Dort sind große Knochen von Landtieren gefunden worden, welche den riesigen Lacertengattungen Megalania und Notiosaurus zugeschrieben werden. Diese Tiere, die in Australien Zeitgenossen der jungen Marsupialier gewesen sind und also in sehr junger Zeit gelebt haben, könnten unmöglich auf einer so kleinen Insel gehaust haben. Versuchen wir, uns nach allem Gesagten ein Bild von den Verschiebungen zu machen, denen Australien bisher unterworfen gewesen ist, jedoch ohne den hypothetischen Charakter einer solchen Betrachtung aus dem Auge zu verlieren. In der Trias scheint Australien sich von Indien und Afrika gelöst zu haben und, mit dem antarktischen Wilkesland zusammenhängend, mit diesem in der Richtung auf den Pazifik abgewandert zu sein, wobei die heutige Ostseite die Vorderseite bildete. Da die Entstehung des neuseeländischen Gebirges in der Trias-Jura-Zeit gesetzt wird, darf man es wohl als durch diese Bewegung entstanden betrachten. Später löste sich Australien, im Westen beginnend, von Antarktika, bis nur noch die Kordilleren eine, wenn auch schon durch den Grabenbruch der Bassstraße gelockerte, Verankerung zwischen den beiden Kontinenten bildeten. Vielleicht war es diese Drehung, durch welche die Abstoßung der neuseeländischen Randkette als Gelande eingeleitet wurde. Denn nun schob sich Neuguinea mehr und mehr auf die Vorderseite. Und mit der Aufrichtung des Neuguinea-Gebirges verband sich für die ältere Faltung ein Zusammenschub in der Streichrichtung. Aber noch im Quartär scheint der tasmanische Anker einigen südamerikanischen Formen die Einwanderung über Antarktika nach Australien gestattet zu haben. So sind zum Beispiel in den diluvialen Ablagerungen von Queensland die Reste einer Schweineart gefunden, die dem südamerikanischen Pecari sehr ähnlich war. Dann riss die Kette. Und die australische Scholle begann, Neuseeland zurücklassend, unter einer leichten Drehung ihren Zug nach Norden. Indessen bedarf dies Bild, wie nochmals hervorgehoben sei, noch sehr der Prüfung. Wir haben bisher eine Gruppe von Erscheinungen des Gondwanalandes übergangen, welche einen besonders schlagenden Beweis für die Richtigkeit der Verschiebungshypothese zu bilden scheint, nämlich die permisch-karbonische Eiszeit. In allen Teilen des alten Gondwanalandes, in Südamerika, Südafrika, Indien und Australien, ist in den permischen, nach einigen Forschern schon in den karbonischen Ablagerungen, die Grundmoräne einer Inlandeisdecke gefunden worden, welche für die Paläogeographie bisher ein hoffnungsloses Rätsel darstellte. Besonders schön sind nach der Beschreibung Molenhaafs diese Glazialspuren in Südafrika erhalten, wo man nicht nur die Grundmoräne, sondern auch die vom Eise polierte Felsoberfläche mit den Schrammen gefunden hat, die das Eis bei seiner Bewegung eingeritzt hat. Man kann hieraus schließen, dass sich das Eis hier von Norden nach Süden bewegte. An Gebirgsgletscher ist hier nicht zu denken, sondern nur eine Inlandeiskappe kann diese südafrikanischen Funde erklären. In Australien sind diese Funde von Queensland im Norden bis Tasmanien im Süden und Neuseeland verteilt. Hier läge der Gedanke an eine Gebirgsvereisung näher. Allein der Umstand, dass, nach den Schrammen zu urteilen, das Eis sich von Süden nach Norden bewegt hat, scheint eher auf eine Inlandeisüberschwemmung, vielleicht von dem im Süden angrenzenden antarktischen Kontinent aus, zu deuten. Ebenso unzweideutig sind auch die Glazialspuren in Vorderindien, wo die Eisbewegung gleichfalls von Süden nach Norden gerichtet war. Neuerdings sind dieselben typischen Blocklehme, die alte Grundmoräne, auch in Belgisch-Kongo von Stutzer und Gross gefunden worden. Und endlich sind sie auch aus Südamerika bekannt, nämlich aus Brasilien, Rio Grande do Sul und dem nordwestlichen Argentinien, wo freilich die Schichten noch nicht sehr eingehend untersucht sind, und nach der schwedischen Südpolarexpedition auch von den Falklandsinseln. Die Ohnmacht, mit der die alte Lehre vom Versinken der Landbrücke diesen Tatsachen gegenübersteht, kann keinen besseren Ausdruck finden als durch Kokens Schrift. Indisches Perm und die permische Eiszeit, die zu einer Zeit erschien, als der Fund von den Falklandsinseln noch ausstand und man die südamerikanischen Funde noch in Zweifel ziehen durfte. Selbst unter diesen günstigen Bedingungen ergab sich, dass eine so große polare Eiskappe unmöglich war. Denn selbst wenn der Pol an die günstigste Stelle, nämlich mitten in den Indischen Ozean, gelegt wurde, so erhielten die fernsten Gebiete mit Inlandeis immer noch geografische Breiten von 30 bis 35 Grad. Bei einer solchen Vereisung hätte kaum irgendein Teil der Erdoberfläche von glazialen Erscheinungen frei bleiben können. Und dabei fiele dann der Nordpol auf Mexiko, dessen gut bekanntes Perm keine Spur einer Vereisung zeigt. Auf den etwas verzweifelten Ausweg Kokens, alle diese Glazialfunde durch eine ehemals große Seehöhe der Fundstätten zu erklären, brauchen wir wohl nicht einzugehen. Kurz nach der genannten Veröffentlichung wurden die erwähnten Glazialerscheinungen auf den Falklandsinseln entdeckt, durch welche Koken den Äquator gelegt hatte. Und heute zweifelt wohl niemand mehr an der Richtigkeit auch der brasilianischen und argentinischen Funde, die gleichfalls Kokens Äquator sehr nahe liegen. Obwohl doch die Ablagerungen auf der Nordhalbkugel unendlich viel genauer bekannt sind als diejenigen der Südhalbkugel, ist es doch nicht gelungen, hier mit Sicherheit oder auch nur Wahrscheinlichkeit glaziale Gebilde aus der Permzeit nachzuweisen. Und so würde das Tatsachenmaterial nach dem alten Vorstellungskreise, welcher Verschiebungen nicht zulässt, besagen, dass die ganze Südhalbkugel mit Inlandeis überschwemmt, die Nordhalbkugel aber ganz frei davon war. Da es keiner Erwähnung bedarf, dass eine solche Vereisung nur der einen Erdhälfte in astronomischer wie in meteorologischer Hinsicht ein Unding ist, so ist damit die ältere Theorie ad absurdum geführt. Wie gestalten sich dagegen die Verhältnisse nach der Verschiebungstheorie? Südamerika mit den Falklandsinseln, Vorderindien, Australien mit Neuseeland, alles rückt konzentrisch auf Südafrika zusammen. Messen wir auf dem rekonstruierten Urkontinent die Abstände der permischen Glazialfunde voneinander, so wird die größte derartige Entfernung, also der vorläufig größte Durchmesser der permischen Inlandeiskappe,

Wenn zum Beispiel der seit der letzten Eiszeit verflossene Zeitraum von Penck aufgrund seiner alpinen Glazialstudien auf 50.000 Jahre, von Steinmann auf mindestens 20.000, höchstens 50.000 und von Heim nach neueren Berechnungen aus der Schweiz und ebenso von den Glazialgeologen der Vereinigten Staaten nur auf etwa 10.000 Jahre geschätzt wird, so reicht die Übereinstimmung dieser Zahlen doch für unsere Zwecke bereits völlig aus. Für die älteren Perioden hat man namentlich aus der Mächtigkeit der Sedimente ein Urteil über ihre Zeitdauer zu gewinnen versucht und ist dabei zum Beispiel für das Tertiär auf eine Größenordnung von 1 bis 10 Millionen Jahre gekommen. Das größte Ansehen genießt aber gegenwärtig die physikalische Altersbestimmung der Gesteine aufgrund des Heliumgehaltes derselben, der aus dem Zerfall radioaktiver Stoffe stammt. Die Messungen werden an Zirkonkristallen ausgeführt, deren Heliumgehalt durch Zerfall des Uranoxids erzeugt wird. Strutt, der diese Methode ausbildete, fand so für das Oligozän 8,4 Millionen Jahre, für das Eozän 31, das Karbon 150 und das Archaikum 710 Millionen Jahre. Königsberger hat später die Strutschen-Messungen neu berechnet und das geologische Alter einiger der Versuchsgesteine anders bestimmt. Aus seinen und den früheren Angaben kommt man etwa auf folgende Zeiträume. Seit Beginn des Paläozoikums verflossen 500 Millionen Jahre. Seit Beginn des Mesozoikums verflossen 50 Millionen Jahre. Seit Beginn des Tertiärs, Paläozän, verflossen 15 Millionen Jahre. Seit Beginn des Eozäns verflossen 10 Millionen Jahre. Seit Beginn des Oligozäns verflossen 8 Millionen Jahre. Seit Beginn des Miozäns verflossen 6 Millionen Jahre. Seit Beginn des Pliozäns verflossen 2 bis 4 Millionen Jahre. Seit Beginn des Diluviums verflossen 1,5 bis 1 Million Jahre. Seit Beginn des Postdiluviums verflossen 10 bis 50.000 Jahre. Vielleicht wird es später einmal möglich sein, wenn die heutige Verschiebungsgeschwindigkeit an mehreren Stellen der Erde exakt gemessen sein wird, hieraus durch Extrapolation eine neue Kontrolle dieser Zahlen zu gewinnen. Einstweilen wollen wir aber den umgekehrten Weg gehen und fragen, ob hiernach messbare Veränderungen zu erwarten sind. Da die Trennung Südamerikas von Afrika schon zu Anfang des Tertiärs erfolgte, so ist bei gleichförmiger Bewegung nur ein jährlicher Zuwachs der Längendifferenz um wenige Tausendstel der Zeitsekunde zu erwarten, sodass wohl jahrhundertelange Beobachtungen zur Feststellung derselben nötig wären. Wesentlich günstiger liegen aber die Verhältnisse bei Nordamerika. Nehmen wir rund 1 Million Jahre seit der Trennung an, so würde, da der heutige Abstand etwa 3.500 Kilometer beträgt, eine jährliche Verschiebung von 3,5 Metern stattfinden müssen. Die drei bisher vorhandenen transatlantischen Längenbestimmungen mit Hilfe der Telegrafenkabel geben für die Längendifferenz Cambridge-Greenwich 1866 4 Stunden 44 Minuten 30,89 Sekunden, 1870 4 Stunden 44 Minuten 31,065 Sekunden, 1892 4 Stunden 44 Minuten 31,12 Sekunden. Änderung in 26 Jahren 0,23 Sekunden. Hiernach besteht in der Tat eine Verschiebung um etwa 4 Meter pro Jahr. Der Unterschied von 0,23 Sekunden ist leider noch nicht so groß, dass eine Täuschung durch Beobachtungsfehler ganz ausgeschlossen wäre, wenn auch die überwiegende Wahrscheinlichkeit, namentlich auch wegen der Gleichsinnigkeit der Änderung in beiden Zeitabschnitten, für die Realität spricht. Mit umso größerer Spannung darf man dem Abschluss der neuen, durch den Europäischen Krieg leider unterbrochenen, Bestimmung entgegensehen. Noch schneller als bei Nordamerika muss die Verschiebung nach unserer Theorie bei Grönland vor sich gehen, welches sich ja erst im Diluvium von Europa entfernte. Nehmen wir an, die Trennung sei vor 50.000 bis 100.000 Jahren erfolgt, nämlich nach der großen, aber vor der letzten Eiszeit. Da der heutige Abstand der Sabine-Insel in Nordostgrönland von dem korrespondierenden Punkt des Schelfrandes zwischen Norwegen und Spitzbergen 1.000 Kilometer beträgt, so würde eine jährliche Verschiebung um 10 bis 20 Meter zu erwarten sein. Die bis heute vorliegenden Längenmessungen auf Grönland sind leider erheblich ungenauer als die amerikanischen, da es nur Mondbeobachtungen sind. Fußnote: Mit einer kleinen Empfangsstation für drahtlose Telegrafie könnte man heute ohne Schwierigkeit eine erheblich größere Genauigkeit erzielen. Ende der Fußnote. Es kommen nur drei Bestimmungen in Frage, nämlich 1823, Sabine, 1869, 70, Bergen und Copeland und 1906-08, J.P. Koch. Im ersten Intervall wächst die Längendifferenz gegen Greenwich um 2,1 Sekunden oder etwa 260 Meter. Im zweiten wächst sie weiter um 5,6 Sekunden oder etwa 690 Meter. Insgesamt also in 84 Jahren um 950 Meter oder um 11 Meter pro Jahr. Der wahrscheinliche Fehler der einzelnen Reihen dürfte allerdings bereits mehrere hundert Meter betragen, sodass ein ganz strenger Beweis auch durch diese Zahlen noch nicht erbracht ist. Am wahrscheinlichsten ist aber auch hier, dass die Änderung reell ist. Seit 1906 besitzt Island Kabelverbindung mit Europa, sodass man jetzt auch hier in der Lage wäre, genaue Messungen der Längendifferenz zu erhalten. Nach der Verschiebungstheorie hat sich Island in der gleichen Zeit wie Grönland um etwa 20 Längengrade von Europa entfernt, sodass hier ein jährlicher Längenzuwachs von 0,7 bis 1,4 Sekunden oder etwa 0,05 bis 0,1 Sekunden zu erwarten ist. Durch zwei mit 5- bis 10-jähriger Zwischenzeit ausgeführte Längenbestimmungen müsste sich dieser Betrag einwandfrei feststellen lassen. Ob etwa schon durch eine Vergleichung der alten und neuen Kartenaufnahme Islands eine Entscheidung zu fällen ist, entzieht sich meiner Beurteilung. Fußnote: Bei der Landesaufnahme der Färöer 1890 bis 1900 zeigte sich, wie J.P. Koch mir mitteilt, eine auffallende Drehung des nördlichen Teiles der Inselgruppe gegen den südlichen, welche man, da sie für Beobachtungsfehler viel zu groß war, schließlich auf verkehrtes Zusammenkleben der älteren Karten zurückführen zu müssen glaubte. Da aber auch die Länge und Breite der Inselgruppe, letztere um nicht weniger als 2 Bogenminuten, anders ausfielen als bei der ersten Vermessung, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es sich hier um außergewöhnlich starke, reelle Verschiebungen handelt. Jedenfalls bedarf die Angelegenheit dringend einer Revision. Ende der Fußnote. Da Tasmanien sich nach der Verschiebungstheorie erst zu Beginn des Diluviums vom antarktischen Kontinent losgerissen hat, so muss ganz Australien noch heute eine bedeutende nach Norden und Nordwesten gerichtete Geschwindigkeit besitzen, wenn auch möglicherweise durch die Kollision mit den Sunda-Inseln bereits eine geringe Verzögerung eingetreten sein kann. Da die genannte Verschiebung etwa 20 Breitengrade beträgt, so werden wir, wenn der Zeitpunkt des Abreißens vor 500.000 bis 1 Million Jahren angenommen wird, auf eine jährliche Vergrößerung der Breitendifferenz Australien-Wilkes-Land um 0,07 bis 0,14 Sekunden geführt. Ein Betrag, der sich durch korrespondierende Breitenmessungen bei Südpolarexpeditionen wohl bestimmen ließe. Mit australischen Breitenbestimmungen allein wäre nur dann ein Vergleich mit der Theorie möglich, wenn wir wüssten, ein wie großer Teil der Änderung auf die Verschiebung von Antarktika relativ zum Südpol entfällt. Da beide Schollen nahezu gleich groß sind, wird man vielleicht annehmen dürfen, dass sich Antarktika heute ebenso schnell nach der südamerikanischen Seite hinüberschiebt, wie sich Australien nach Norden bewegt. Dann würden die absoluten Breitenänderungen Australiens gerade die Hälfte des obigen Betrages erreichen. Es erscheint fast unglaublich, dass sich eine so starke Änderung noch nicht in den Breitenbestimmungen der australischen Sternwarten der Wahrnehmung aufgedrängt haben sollte. Mir ist es aber leider bisher nicht gelungen, dieser Beobachtungen habhaft zu werden. Auch in Vorderindien und Madagaskar wird es vielleicht möglich sein, durch Breitenbestimmungen die Verschiebung zu messen. Zum Vergleich müssten dabei gleichzeitige Breitenbestimmungen in Ostafrika oder wenigstens in Kapstadt ausgeführt werden. Ende von Kapitel 12. Ende von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Danke fürs Zuhören.